Hallo. Jetzt brauche ich nur noch irgendjemand, der einen intelligenten Satz sagt, dann würde ich das Intro einspielen. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Und wir sind ein Jahr alt. Ich bin so glücklich. Oh. Ab wann ist man volljährig als Podcast? Darf ich schon Alkohol trinken? Ich trinke doch so gern Alkohol. Ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, dass viele innerhalb des ersten Jahres auch wieder verschwinden, oder? Oh. Aber das hat keinen kausalen Zusammenhang mit Alkoholkonsum. Ja, wobei ich glaube tatsächlich, die meisten Podcasts verschwinden ja nicht wirklich im Sinne von... Von sie sind weg? Genau, sondern sie werden, naja, pass auf, sondern die sind halt wie so ein Podcast-Himmel. Nee, die haben halt kein so ein definiertes Ende, sondern das ist so ein, ja, ich mach dann schon mal weiter, und aber dazu kommt es halt nie. Ja, das stimmt, das sind, glaube ich, echt die meisten. Und das sind so über die Jahre, glaube ich, echt ganz schön viele geworden. So. Und ich finde aber auch tatsächlich, es gibt sehr, sehr schöne Podcasts, die ein definiertes Ende haben. Sowas wie, wir machen 10 Folgen über irgendwas, oder sowas wie, ja, und wenn ich dann... genau den Bungee-Sprung mache, über den es mich die kompletten Podcast-Folgen hin beschäftigt, bis ich das mache. Wenn ich den geschafft habe, dann ist auch zu Ende. Was? 10 Folgen bis zum Bungee-Sprung? Ja, also war jetzt einfach so ein fiktives Ding. Okay. Ich stelle mir jetzt einfach jemand vor, der sagt, ich habe eine Riesenangst vor Höhen und ich will aber einen Bungee-Sprung machen. Hm. Und dann holt er sich Rat und spricht da mehrere Folgen einfach lang drüber, bis er zu dem Zeitpunkt kommt, dass er springt, und dann ist sozusagen auch das Thema und dieses große Ziel, der Sprung ist erreicht, und dann hat der Podcast auch ein definiertes Ende. Und solche Podcasts mag ich auch eigentlich sehr gerne. Aber das so eine abgeschlossene halt Geschichte erzählen. Das ist ein mega geiles Konzept. Und vor allem, das hat noch so Countdown-Charakter, so 10 Folgen, genau. 10, 9, 8, das ist der Hammer. Das machen wir. Das ist nicht neu. Das hast du schon jetzt rausgehört, oder? Wieso? Das hat er sich doch gerade ausgedacht. Wir könnten 5 Folgen machen, bis wir ein Bier trinken. Das halte ich nicht aus. Wir können 5 Bier trinken, bis wir eine Folge machen. Mit Spabiergang. Oh, das würde ich aushalten. Aber Spabiergang ist ein schönes Stichwort. Danke. Habe ich neulich erst gemacht. Eigentlich gestern und vorgestern. Echt? Ich glaube, ich trinke zu viel. So beim Joggen, oder? So wahrscheinlich. Nee, aber wir haben ja echt viele Leute, die uns geschrieben haben seit dem letzten Mal. Also einige haben sich gemeldet und gesagt, Leute. Ab 1:30 ist euer Audio kaputt. Das tut uns sehr leid. Sorry dafür, da war einfach was an den Metainformationen der Datei kaputt. Ihr könnt, falls euch das passiert ist, einen anderen Player nehmen und das Ganze nochmal probieren. Oder viel einfacher, ihr holt euch die Folge einfach nochmal online ab und könnt dann den Rest direkt hören. Und das ist eh eine super hörenswerte Folge, deswegen gehen auch die Downloadzahlen gerade durch die Decke von der Folge. Echt? Ja, nicht, weil alle sich doppelt und dreifach gezogen haben. Also, nein. Und noch Hinweis, das Ganze war nur bei den MP4 oder M4A-Dateien der Fall. Genau, also viele haben es vielleicht auch gar nicht gemerkt. Aber es tut uns trotzdem leid, wir haben es irgendwie verbeutelt, genau. Aber wir haben es hoffentlich schnell genug wieder ausgetauscht. Das wäre aber ein ziemlich geiler Meta-Joke, wenn wir einfach mittendrin mal aufhören würden und da so einen künstlichen Hype generieren. So das Gegenteil von dem, was wir gerade besprochen haben mit einem definierten. Es wird noch viel lustiger, wenn man es vorher ankündigt. Ja. Okay, der Witz war super. Ja, aber das passiert uns ja auch nicht mehr dank Ultraschall 3.1, weil da gehen jetzt so viele schöne Dinge. Klammer auf, das ist die Podcast-Software, mit der wir aufnehmen und ich dann nachher schneide. Und da sind jetzt die ganzen Sachen, die ich vorher zu Fuß gemacht habe und wohl mal ein Fehler passiert ist, die sind da jetzt drin, von daher sollte das alles nicht mehr passieren. Sagt man zu Fuß? Ja, also so mit anderen Worten manuell. Ja, aber den Ausdruck zu Fuß etwas machen, in dem das ist quasi in dem Fall das gleiche wie von Hand. Ah, okay. Ja, tatsächlich. Was ihr nicht wisst, dass Philipp seine Arme in einem Verkehrsunfall verloren hat. Andere machen es mit Köpfchen, so, oder Philipp macht es zu Fuß. Ja. Alles das Gleiche. Kennst du denn den Ausdruck Turnschuhnetzwerk? Nein. Sneakernet, ja? Das ist die Vorstufe vom Ethernet quasi. So wenn jemand mit Disketten von einem Büro zum anderen läuft. Genau, also wenn du wirklich so sagst, so hier ist der USB-Stick, danke, sozusagen, dass du mit dem beispielsweise Updates, die du einspielst in der Firma, überall umläufst und das händisch machst, dann nennt man das Turnschuhnetzwerk, weil du sozusagen mit deinen Turnschuhen die Daten in der Gegend rumträgst. Sympathisch. Ja. Ja. Schnell noch Doom überall installiert. The first one. Duke Nukem 96. Nicht? Ja, Duke Nukem 3D meinst du wahrscheinlich. Ja. Sorry, ich wusste einfach nicht, was ich darauf jetzt antworten soll. Und eigentlich habe ich insgeheim überlegt, ob jetzt alles zusammenbricht, wenn ich mein WLAN ausschalte, aber alles noch gut. Ja, wir waren total motivierend für Menschen. Der Adelsstand des Lord of Sealand verbreitet sich wie ein Virus über die ganze Welt. Das ist jetzt natürlich schlecht für dich, weil das nicht mehr so exklusiv ist, der Club, aber es ist natürlich auch cool, wenn man so seine Bros hat, oder? Wo ich natürlich vorher schon ein extremes Gefühl des Elitarismus hatte, ist jetzt leicht verwässert. Nichtsdestotrotz, das jüngste Mitglied im Adelsstand, der Herr Schönlein, mir persönlich bekannt, und der ist mal ganz schön cool. Hail thee, Lord Christian. Sagt ihr denn auch so untereinander Halo, so wie Bro? Hello. Ist, wenn ich singen könnte, da gibt es irgendeinen Song, der so... Hello, hello. Nee, du meinst wahrscheinlich den Song Halo. Ja, also was auch immer, wenn ich das nächste Mal sehe, dann versuche ich eine Melodie zu singen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich finde es auch nach wie vor ganz, ganz schrecklich, dass irgendwie unsere beliebteste Folge ist ja hier die Arsenmischerin. Und da versuche ich am Anfang mich an der Münchner Freiheit und versage völlig. Deswegen und kein Mensch glaubt mir, dass ich irgendwie dreimal vorher das perfekt gesungen habe und dann habe ich einfach eiskalt den Refrain verbockt. Das belastet mich. Da wache ich manchmal nachts schweißgebadet auf. Das ist, morgens. Das ist eine haltlose Behauptung, Dominik. Wir müssen mal Karaoke singen gehen. Nein. Nein. Oh. Ja doch, können wir schon machen. Ja! Ist halt dann scheiße. Ich habe ganz schlimme Karaoke-Erlebnisse. Ich habe heute übrigens, ich könnte euch live fragen, ob ihr auch Bock habt. Ich habe mich heute eingeladen. und zwar die Jessie. Und ihr Mann, die Jessie hat ja viel grafisch für uns gearbeitet. Und helfe das auf ist die ja Sprünge und German Hörerinnen Noobster und Miss Noobster auf Twitch. Aber ja schon hier eine unserer ersten Sponsoren. Yeah. Auf jeden Fall wollen die nach Stuttgart auf die Comic-Con. Es gibt ja deutsche Comic-Cons jetzt. Mehrere sogar. Mhm. Und der Schmiddi hat es mal lose ins Auge gefasst. Auf jeden Fall fahren die nach Stuttgart. Und dann habe ich mal so geguckt und so, bla bla. Und dann, ja, warum fahren die nach Stuttgart und nicht nach München? Ja, da kommen Stargäste wahrscheinlich sicherer. Und dann gucke ich und wisst ihr, wer nach Stuttgart auf die Comic-Con kommt? Wer? Chuck fucking Norris. Nein. Nein. Ich glaube, ich habe einen spitzenlauten Schrei im Büro ausgegeben um 8 Uhr morgens. Für läppische 85 Euro kannst du halt einfach ein Foto mit dir und Chuck Norris schicken lassen. Kannst du mir 85 Euro leihen, Jürgen? Ich dachte, du hast heute Bargeld. Ja, aber das ist tatsächlich alles, was ich noch habe. Also du fährst quasi nicht mit uns nach Leipzig, aber du fährst zu Chuck Norris nach Stuttgart. Das ist ja über Weihnachten, das ist ja doof. Wir können ja Weihnachten, du kannst ja mal einen Antrag stellen, ob Weihnachten verschoben wird. Ja, das, eigentlich war das ja eben Sommer ursprünglich mal. Ja, jetzt wird es ganz schön kontrovers. Ja. Was haben wir denn noch? Wir haben noch tolle Rezensionen bekommen. Eigentlich wollte ich noch eine Brücke von dem einen Christian zum anderen schlagen, aber du hast jetzt so viel dazwischen gequatscht, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Das ist ein bisschen mein Style. Ja, this is how I roll. Aber ich wollte mich nochmal ganz aufrichtig bei dem anderen Christian bedanken. Der hat nämlich PayPal benutzt, um uns ein bisschen Geld zukommen zu lassen. Wie ging das überhaupt? Nein, ganz Magic. Ernst, haben wir einen PayPal-Button auf unserer Homepage? Jetzt weiß ich auch, warum sonst keiner nutzt, weil wenn nicht mal Philipp weiß, wie das funktioniert, dann kann das auch keiner. Die bloße Existenz ist nicht. Du, ganz ehrlich, das war jetzt kein billiger Plug mit ein, erzähl uns doch, Jürgen, wie geht das? Ich weiß es wirklich nicht. Nein, wir haben das ja auch nicht groß beworben, weil wir machen das ja nicht für Geld, wir machen das ja... Der Jürgen hat es nicht groß beworben, weil das seiner ist. Ja, genau. Also ihr dürft euch nicht wundern, wenn ihr auf diesen Paper klingt, der wirklich auf unserer Homepage steht und da dann steht Jürgen K. Nicht wundern. Ach so, nicht wundern. Ja. Das kommt dem ganzen Team zugute. Aha. Zwinker. Wenn es mir gut geht, geht es den anderen beiden nämlich auch gut. Genau. Genau. Papa braucht ein neues Auto. So, jetzt wisst ihr es ja. Also ich gebe euch euer Drittel ab. Ich sage jetzt natürlich nicht, wie fit es ist, aber ich werde das aufrichtig und fair mit euch teilen. Vielen Dank, Christian. Danke. Und vielen Dank zum Beispiel auch an Frank, der hat eine sehr nette E-Mail geschrieben. Der hört sich gerade auch von Anfang an durch unsere Folgen und er hat bei den Verkehrstoten hätte er noch vorgeschlagen, dass wir den Namen vergessen, der den Segway erfunden hat, noch mit hätten aufnehmen sollen. Aber ist das nicht eine Urban Legend? Moment, erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern, was dem guten Mann widerfahren ist. Also so erzählt man sich, dass der Erfinder von Segway mit dem Segway über eine Klippe gefahren ist und dabei ums Leben gekommen. Also es ist, ich weiß nicht, ob es der erste Verkehrstote mit einem Segway war, aber auf jeden Fall war es der lustigste. Aber es ist echt so Willy Coyote-mäßig. Also die Vorstellung, über eine Klippe zu fahren, ist einfach für mich behaftet mit Roadrunner-Cartoons. Ich habe vor allem in meinem Kopf so, die Story ist zu schön, dass ich, also ich will gar nicht hören, dass sie nicht wahr ist. Genau. Und dann das. In dem Moment denke ich mir, ja, fuck, aber dann ist der arme Typ gestorben. Also ja, das fühle ich auch nicht so gut. Nee. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Was noch? Ich habe mir hier noch irgendwie Grüße aus der Schweiz aufgeschrieben, aber ja, völlig vergessen mit hinzuschreiben, von wem und warum. Aber dann gab es noch einen iTunes-Kommentar und den habe ich tatsächlich komplett hier reinkopiert. Da schreibt der Thorsten, Achtung, mit Ach groß so, also Achtung, zieht sich jetzt gleich durch, beachtenswert, ja. Mehr als ein Achtungserfolg, nämlich eine Achterbahnfahrt der Humorgefühle zwischen Tränen in den Augen und Pipi in der Hose, also nur Superlative. Ach ist herrlich, ob lachend im Auto oder lachend in Aachen, war noch nie dort, aber bestimmt mal angedacht. Zum Schluss noch ein Achtungsbeifall und nun hochachtungsvoll aufgelacht. Aufgelacht. Aufgelacht. Also da ist entweder jemand massiv talentiert oder er hat sich echt Zeit und Mühe gemacht. Hier, genommen, Zeit genommen und Mühe gemacht. Zeit genommen und Mühe gemacht. Danke, lieber Thorsten. HDGDL. Bussi aufs Bauchi. SSDGM. Dankeschön. Und irgendwie im Schweizer iTunes hat noch jemand einen Kommentar hinterlassen, der uns fast in Gang wäre, aber Philipp hat ihn auf irgendwelchen finsteren Wegen rausgefischt. Im Darknet. Da hat uns Matti geschrieben. Matti schreibt, der Podcast ist ein Mix aus historischer Recherche und Spontanhumor. Die Chemie zwischen den drei Jungs passt perfekt ins Format und man fühlt sich sofort Teil der Ach-Familie. Weiter so. Was ist denn Spontanhumor? Weiß ich nicht, aber das, lustig, das ist der Hinweis mit den Grüßen aus der Schweiz, die ich mir hier oben hingeschrieben habe. Meine Liste ist völlig kaputt. Sehr gut. Das ist sehr gut. Na, Spontanhumor ist, würde ich sagen, unsere Reaktion drauf auf Dinge, die wir nicht wissen. Ja. Yeah. Und wie wir dann damit umgehen, weil das ist ja auch nicht viel anderes als klassisches Improv-Comedy. Außer, ist auch Spontanhumor dann. Genau. Okay. Wobei, ich sag mal, bei Improv-Comedy, was ich ja so freizeitmäßig mache, gehst du ja auf die Bühne und kennst die Story nicht und dann entwickelt die sich untereinander. Ja. Yeah. Und hier kriegen wir halt sozusagen von außen eingegossene Story, aber was wir dann damit machen, ist ja dann auch wieder spontan. Der Jürgen gießt uns ein. Ich gieße euch ein. Ich wollte noch einen Dank loswerden an wer auch immer uns beim Grimme Online Award angemeldet hat. Ich dachte, das wärst du gewesen. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Ich glaube nicht, dass ich es war. Du solltest vielleicht auch mal weniger trinken. Ich habe ganz ehrlich, ich habe auch erst gedacht, das muss einer von euch beiden gewesen sein. Also ich wüsste nicht. Ich weiß nicht. Oder dass es ein Scherz war, aber Dankeschön. Darf ich bitte? Weißt du, was das Gute ist? Uns müssten zumindest die Juroren hören. Hallo. Stimmt für uns. Ja, und genauso bei dem Publikumspreis für den Podcast. Den Publikumspreis für den Podcast, ja. Den vom Podcamp, den Podcastpreis. Ja, da habe ich uns angemeldet. So, das war ich. Ach, das warst du. Das war okay. Ich. Das weiß Podcamp. Ich war nämlich noch nie in Essen Podcamp. Und ich dachte, das wäre eine Gelegenheit, mal nach Essen zu fahren. Beim Thema Essen, darf ich aufs Übelste Philipps T-Shirt abfeiern? Philipp hat nämlich ein T-Shirt an von Rick und Morty, der vielleicht genialsten Sendung aller Zeiten und die verschiedenen Stati von Pickle Rick. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, der verrückte... Schaut mein T-Shirt an. Der verrückte... Ich habe tatsächlich ein Foto gemacht extra vorhin. Aber das ist ja im Prinzip wie Zurück in die Zukunft auf Speed. Und der verrückte Professor ist also wirklich komplett wahnsinnig in der Sendung und in einer Folge verwandelt er sich eine Gurke, damit er bei der Familientherapie nicht mitmachen muss und eventuell kämpft er am Schluss gegen einen russischen Spezialagentenkiller als Gurke. Das ist so absurd, das ist diese also Folge. Eine so unfassbar geil absurde Folge, es geht gar nicht. Ihr habt mich bei T-Shirt verloren. You had me at Gurke. Wir haben irgendwas von Philipps Gurke erzählt. So, wir hängen ja jetzt hier wieder so ein bisschen in einem Zeitparadoxon, denn heute ist ja unser Jubiläum, deswegen sind wir heute hier zusammengekommen, um aufzunehmen. Aber wir haben Folge, ganz viel Liebe untereinander. Die Folge geht erst tatsächlich in 2 Wochen online zum Valentinstag. Also heute ist der 2.12. 2.2. Heute ist der 2.2. Heute ist der 2.2. Und am Valentinstag ist der 14.2. Ja, es sind nicht ganz 2 Wochen, du Klugscheiße. Ich habe schon verstanden. Aber es ist ganz gut, dann habe ich ein bisschen Zeit zum Schneiden, das Zeug ordentlich vorzubereiten. Und aber es ist für uns natürlich jetzt klar, es muss irgendwie ums Thema Liebe gehen. Ja, aber zwischendrin jetzt, das ist so ein bisschen, ich finde das immer so blöd, diese Zeitparadoxon, weil zwischendrin passieren noch so große Dinge wie der Super Bowl oder dass Elon Musk einen Tesla ins All schießt. Den Flammenwerfer, ja, der war ja schon vorher. Aber am 6. wird ein Tesla ins All geschossen. Ach, spannend. Ja. Und wie funktioniert das? Der packt ihn in seine neue Schwerlastrakete. Nicht geil. Und ich musste zwangsläufig an den Hund denken, der sich die Eier leckt. Denn warum tut er das? Weil es kann. Weil es kann. Und genauso ist die Sache mit dem Tesla. Also ich habe es echt nicht verstanden. Den also, Vibe hatte ich aber auch mit dem Flammenwerfer. Ja. Der hat ja auch überhaupt gar keinen Bezug zu irgendwas anderem. Erzähl doch vom Flammenwerfer. Ja, was hat's hier, damit auf sich? Der Herr Musk hat scheinbar eine limitierte Anzahl von Flammenwerfern zum Verkauf gebracht für irgendwie 500 was? Euro. Weißt du, hast du nicht mehr bekommen? Nein. Ein was? Unfassbar geil aussehender Flammenwerfer. Unter dem, also unter dem Label Boring. Ja. The Boring Flamethrower. Ey, also wenn ich auch nur annähernd reich werde, hätte ich aber die 500 Euro sowas von investiert, also das glaubst du gar nicht. Ein tragbarer mit so Tornister auf dem Rücken? Und stell dir Alien 2 vor. Ne, es sieht aus wie eine Super Soaker tatsächlich. Ja. Sieht nur wie aus wie eine futuristische Super Soaker. Aber es kommt halt so eine, also es ist auch nicht so wie bei Aliens, dass halt irgendwie so ein Flammenstoß rauskommt, wo du hier die Queen rösten könntest, sondern es sieht eher aus wie ein großes Feuerzeug. Also da kommt halt so eine Flamme dann, die nach oben geht. Wie geil das ist, um sich damit irgendwie Zigarren anzustecken. mega episch. Super. Ja, die waren auf jeden Fall in der kürzester Zeit, waren die halt einfach weg. Ich habe jetzt als ersten Impuls gedacht, vielleicht baut er die in seine Autos als Sonderzubehör ein. Als Zigarettenanzünder, das wäre geil. Es gibt ja auch so diese, ist das Jaguar, die Regenschirme in den Türen haben? Oder? Rolls-Royce. Rolls-Royce, genau, danke. Oder als Diebstahlschutz. Ich find's auch geil, weil die neuen Bond-Filme gehen ja wieder in Richtung Realismus mehr. Und wenn sie jetzt einfach so eine Gegenbewegung hätten, wo sie dann so Flammenwerfer wieder machen und sowas. Oh ja. So völlig absurde Gimmicks. Ja, oder überleg mal, Bananenschalen. Ja, so Arnold Schwarzenegger kommt nochmal als Mr. Freeze. Oh, das war keine schöne Erinnerung, die mir gerade in den Kopf Nein, vor allem, weil ich liebe tatsächlich die Figur von Mr. Freeze aus der Batman The Animated Series. Ich finde, diese Figur ist super toll. Hm. Die ist ja auch ganz tragisch. Und dann haben sie in dieser Realverfilmung da diesen platten Action-Hau-drauf-Typ draus gemacht. Das ist so schlimm. Naja. Die Animated Series war eh ziemlich super. Super gut. Ja, die ist auch gut gealtet, die kann man heute noch gucken. Absolut, ja, weil der Zeichenstil ist halt einfach auch endlos schaubar. Also, Jungs. Jürgen, erzähl uns was über die Liebe. Valentinstag. Ach so, stopp, eines noch. Kleine Hörempfehlung noch. Jetzt habe ich mich gerade voll eingeschwungen. Ah, es tut mir leid, aber so viel Zeit muss noch sein. Ich habe in der Rolle des Podcast-Paten agiert und habe bei den Nürnberger Nachrichten ein bisschen Liebe technische Hilfe und Liebe zum Podcast verbreitet. Und die haben jetzt zwei Podcasts an den Start gebracht. Der eine heißt Horchemoll. Vom anderen weiß ich bis jetzt nur den Projekttitel. Bastia. Aber hört da mal rein. Nürnberger Nachrichten, Lokal-Podcast. Horchemoll und Bastia. Das wäre halt episch. Das wäre gut. Der zweite, da geht es ums Thema Dialekt bayerisch gegen fränkisch. Gibt es eigentlich schon einen Podcast, der Club ist der Depp? Jetzt schon! Kann ich den bitte machen? Ja, ich schneide ihn dir auch oder so, aber ich kann nicht mitreden, weil Fußball, ja. Hm. Ich schneide ihn dir auch, aber dann bleibt nicht mehr viel übrig. Das ist voll das geile Konzept, du nimmst immer einen Podcast auf, so 4 Stunden und schneidest ihn wieder aber immer 4 Minuten zusammen, so das Beste. Ja, nur das Beste, nur die A's und S. Jetzt hatte ich mich gerade so angegriffen, jetzt muss ich mich wieder auf diesen, weißt, jetzt muss ich wieder in mich gehen, mich wieder auf diesen Punkt besinnen. Ich werde euch heute eine Liebesgeschichte um die Ohren hauen, gegen die alles andere aussieht wie eine harmlose Jugendromanze. Oh. Egal ob Romeo und Julia, Bonnie und Clyde, Die Schöne und das Biest, Simon and Garfunkel, Kate Winslet und Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Angelina Jolie, Modern und Talking, Cup und Kappa. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Ja, seid ihr bereit? Ja, ich bin ein bisschen verstört wegen Modern und Talking, aber... Georg Karl Tänzler. Ach, der! Ja. Wird am 8. Februar 1877 in Dresden geboren. Er entschlüpft in die Welt im Stadthaus der Familie, das von allen nur das Schloss genannt wird. Moment, kam er aus einer Dose oder einem Ei? Er wurde ausgebrütet. Aufwachsen wird er aber auf dem Land in der Villa Kosel. Kosel, Kosel, Kosel. Wie auch immer. Karusel. Die Villa hat den Ruf, von Geistern heimgesucht zu sein. Wow, jetzt schon geilster Anfang ever. Also ich habe überlegt, ob ich euch ein bisschen am Anfang vorwarnen soll. Ihr müsst ein bisschen bei mir bleiben am Anfang, ja? Also Nicht wie sonst. Okay. Sonst gehen wir mal aus dem Zimmer oder so. Wenn der Jürgen jetzt mal anfängt zu reden, kannst du eh nichts mehr machen. Zähne putzen. Es soll eine, es soll eine weiße Frau hier ihr Unwesen treiben. Eine weiße Frau? Eine weiße Frau. Weißt du, die weiße Frau, das ist eine typische Geisterscheinung. Kennst du dich da nicht aus? Meine Kollegin hat neulich, war auf dem Geburtstag, war nur Mexikaner und sie hat gemeint, sie wäre die einzige weiße Frau gewesen. Wie gesagt, ich habe den mega King-Home-Vibe gerade. Macht sie dann auch? Ja, genau. Nein, das ist tatsächlich eine Klasse von Geistern. Die weiße Frau, das ist ein typisches Geisterphänomen. Gibt's, oh, really? Gibt's da nicht sogar eine Hoxilla-Folge zu? Muss ich mal nachschauen. Also das ist ein sehr typisches Bild bei Geistern. Das ist aber natürlich die alte Gräfin von Kosel, also eine direkte Vorfahrin des kleinen Karl. Die soll nicht nur unfassbar hübsch, sondern auch den dunklen Künsten und insbesondere der Alchemie zugetan gewesen sein. Oh. Da, da, da. Ob man sie. Wow, wow, wow. Ihr seid gut drauf heute, oder? Ich bin total müde schon wieder. Das immer ist super. Immer ein schlechtes Zeichen. Das ist super. Wir sind schon bei Absatz 2, also es kommen nur noch ein paar hundert. Ob man sie deshalb zu Zeiten von August dem Starken hier in der Villa in die Verbannung geschickt hat, ist nicht überliefert. Weil die meisten normalen Jungen in der Pubertät. Wie die meisten normalen Jungen in der Pubertät interessiert sich Karl kein bisschen für Mädchen, egal ob tot oder lebendig. Die sind doof. Sondern vielmehr für Dinge wie Strom, Chemie, Flugmaschinen, Astronomie und anderen wissenschaftlichen Klimbim. Bagger! Einmal baut er sogar einen Prototypen eines Fluggleiters, aber die kichernden Mädchen verderben ihm den Spaß an seinen Flugexperimenten. Und zünden ihn an. Was, ihn oder den Gleiter? Nee, aber das bringt ihn dazu, dass er von da ab nur noch nachts mit seinem Gleiter rumexperimentiert. Das klingt jetzt anzüglich. Das ist mega anzüglich. Aber darauf gehen wir besser gar nicht ein. Darauf gehen wir besser nicht ein. Tagsüber, nämlich, hängt er viel im grünen Zimmer der Villa ab, wo er sich ein Labor zum Experimentieren mit Hochspannung eingerichtet hat. Kurze Frage, was ist das grüne Zimmer? Weil das grüne Zimmer oder der grüne Salon ist ja fast wie so ein Tropus aus so Krimis mit so einem Herrschaftshaus. Das ist ein Zimmer, in dem er sich ein Labor zum Experimentieren mit Hochspannung eingerichtet hat. Was aber ist denn? Das grüne Zimmer ist jetzt, ist das ein stehender Begriff für so ein Salon, weil da zum Beispiel irgendwie der Pool drin ist und der ja grün bespannt ist, oder? Ich glaube, dass die Villa einfach nur so viele Zimmer hat, dass man einem irgendwann die klassischen Kategorien ausgehen. Das ist so. Wie bei Cluedo. Stell dir mal vor, du hast einfach mehr Räume bei Cluedo und dann musst du ja, und wenn du einfach schon eine Bibliothek hast und ein Wohnzimmer und ein Kinderzimmer, dann irgendwann hast du noch Zimmer, aber keine Begriffe mehr. Also ja, klar. Die haben gut Geld. Ich habe tatsächlich noch kurz eine andere Frage. Was heißt denn Tropus genau? Weil ich bilde mir ein, dass im Englischen habe ich jetzt ein paar Mal schon gehört, Trope, so ein Videogame Trope. Ja. Was heißt denn das genau? Da gibt es keine andere Übersetzung als also vielleicht Tropus. Es gibt zwei Bedeutungen. Eine Art Klischee. Ja, das eine ist eigentlich, ja, ist ein Tropus ein kleines Stückchen, das kennst du aus der Bahn. Das ist so ein Schutztüchlein. Was? Ja, pass auf, das sind eigentlich so Schutztüchlein für Sitzgelegenheiten, damit wenn du Öl in dein Haar geschmiert hast und du setzt dich hin, das Öl in diesen Schutz reingeht und nicht in die Möbel. Das ist so absurd, das muss stimmen. Aber das ist sozusagen einfach nur, das ist ein Tropus. Aber eigentlich benutzt man heute viel mehr den übertragenen Begriff. Und den wollte der Dominik, glaube ich, wissen. Genau. Das ist einfach ein Erzählfragment. Genau. Etwas, das du halt ist das, du erwartest in einem klassischen. Der Mörder ist immer der Gärtner. So, yeah. Ja, das ist ein Element, das kannst du halt in einer Geschichte haben oder in einer anderen oder in einer anderen. Und es kommt immer wieder. Ja. Und der kreischende Teenager im Horrorfilm. Ein wiederkehrendes Element. Genau. Und der böse Doktor und. Genau, der Gag dran ist, dass eigentlich die Menge an Tropen endlich ist und dass du im Grunde moderne Erzählungen immer nur sich aus unterschiedlichen Fragmenten irgendwie zusammensetzen. Ja, yeah. Gut. So würde ich das beschreiben. Der Philipp schaut mich total fassungslos an. Nein, ich nicke. Haaröl. Also, ich hoffe, das stimmt mit dem das ist wahrscheinlich Tüchlein. Das wäre so geil, wenn du das einfach gefunden hättest. Hallo, Zukunftsphilipp vom Schnitt hier. Ich habe da gerade ganz schön einen Quatsch erzählt. Denn ein Tropus ist zwar dieses Filmdings, aber nicht dieses Tüchlein. Das Tüchlein, was ich meine, ist ein sogenannter Anti-Makassar. Und der soll eben gegen Flecken von Makassaröl helfen. Wie ich gesagt habe, das hat man sich damals in die Haare geschmiert. Und jetzt wieder viel Spaß mit der Episode. Ja, Moment, weißt du, wo ich so ein Wissen her habe? Natürlich wieder aus dem Podcast, von daher. Drum. Der Haaröl-Podcast. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, Öl in mein Haar zu schmieren. Ja, das kommt auch aus ein bisschen aus einer anderen Zeit. Da war Haaröl noch berühmter. Außerdem hast du bestimmt auch schon mal Bartöl benutzt. Lustig, dass du sagst, ich habe heute zum ersten Mal kam mein Bart mit Öl in Kontakt. Ah. Wow. Ich habe ihn frittiert. Und er war köstlich. Ich habe zu Weihnachten einen Besuch beim Bader. Beim Barber. Oh, bei also beim, es ist das Gleiche eigentlich, ne? Der Bader und der Barber. Also ja. Nee, heute sagt man modern der Barber, der Barbershop. Und da wurde mir mein Bart gestutzt, weil am Haupthaar gab es nicht viel zu tun. Und dann am Ende hat er mir da Öl einmassiert. Und ich glaube, ich fand es geil. Ich kann dir auch ein paar Bartöle empfehlen. Ich bin da auch großer Fan von. Die Luft ist zum Schneiden jetzt gerade. Nein, diese aber ganz ehrlich, diese prickelnde Erotik. Das ist ja auch tatsächlich, finde ich, gar nicht so unbedingt primär angenehm für das Barthaar, sondern auch für die Haut darunter. Also jetzt dachte ich, du sagst fürs Öl. Das ist auch schön. Das ist auch schön fürs Öl. Okay, aber wir machen demnächst auch den Bart-Podcast. Nein. Es gibt einen Bibel-Podcast. Einen Bibel-Podcast oder einen christlichen Podcast von zwei Bartträgern, der heißt Offenbart. Sehr gut, gefällt mir. Ich hätte sonst nämlich noch vorgeschlagen, der Podcast mit so einem Bart. Mit so einem Bart, nee, da gefällt mir das andere fast besser. Ja, das ist schöner, das ist schöner. Schönes Konzept. Ich habe noch nie reingehört, aber das Konzept kriegt eine glatte Eins. Eine klare Empfehlung. Also, Hochspannung. Neben dem Zimmer hat er noch eine Werkstatt, wo er sich auch mal ein Boot oder einen Heißluftballon baut. What? Dann hat er noch ein Fotolabor, wo er Röntgenbilder entwickelt und das. Was? Hat er sich da so alles halt eingerichtet. Er hat so seinen persönlichen Hackerspace, würde man heute sagen. Oder Makerspace. Cool, ist schon cool, was man erreichen kann, wenn man kein Internet und keine Pornos hat, so finde ich. Meinst du, das hält dich vor allem zurück, was du jemals erreichen willst im Leben? Puh, das trägt vielleicht dazu bei. Oh, bei mir reicht es gerade mal für einen Podcast. Sonst Weltherrschaft, sehr gut. Nach eigenen Angaben, und ich überlasse jetzt mal euch das zu glauben oder nicht, schließt er im Alter von 24 Jahren sein Studium an der Universität in Leipzig erfolgreich ab. Welches, fragt ihr vielleicht? Das der Medizin und das der Mathematik und dann noch das der Philosophie, der Physik, der Chemie und noch vier weitere, die er in seinen Memoiren nicht mal mehr genauer ausführt. Ich glaub's nicht. Ist ein bisschen arg viel auf einmal. Ja. Yeah. Also er behauptet von sich neun Universitätsabschlüsse gleichzeitig. Neun? Ich habe eine Quelle gefunden, die spricht von 19, aber ich glaube, das war einfach nur ein Tippfehler. Hm. Aber also er spricht von 9. Der ist so intelligent, der hat die Liebe erfunden, kann das sein? Legt euch mal nicht zu früh fest. Eines Abends, Karl ist vollends in seine Studien vertieft, fängt plötzlich ein Bleistift auf seinem Tisch an, sich wie von Geisterhand zu bewegen. Erst rollt er nur über die Tischfläche, dann erhebt er sich plötzlich in die Luft und schlägt Salti. Karl ist fasziniert, aber nicht allzu sehr. Er steckt seine Nase lieber wieder in seine Aufzeichnungen und Bücher. Okay. Dann aber fängt auf dem Tisch ein Streichholz an zu tanzen. Kurz darauf fliegen all seine Papiere, Schreibutensilien und Instrumente durch die Luft. Als dann auch noch der Tisch selbst zu schweben beginnt, tritt Karl sicherheitshalber ein paar Schritte zurück. Jetzt ist seine Neugierde doch geweckt. Sicherheitshalber schnappt er sich einen Revolver aus dem Schrank und beginnt das Haus zu durchsuchen. Ich warte auf den Moment, an dem er zu einem Leimfass kommt und dann ein kleiner Kobold daran klebt. Inmitten einiger tanzender Stühle ereilt ihn sogleich aber folgende Erkenntnis. Er träumt. Ich kam zu dem Schluss, dass ich angesichts dieser übersinnlichen Erscheinung eine recht alberne Figur abgab mit meinem Revolver in der Hand. Das stimmt. Also legte ich ihn wieder zurück in die Schublade, denn ich war mir nun sicher, dass dies kein von Menschenhand ausgeführter Trick war. Und dann flog der Revolver auch rum. Wir haben es also mit Geistern zu tun. Da, da, da. Du meinst wohl. Also was macht er natürlich, wenn er Geister im Haus hat? Er lädt sich am nächsten Tag erstmal ein paar Professoren und ein Medium ein. Am nächsten Tag? Am nächsten Tag. Ja, vor allem, who you're gonna call? Das wird schwierig ohne Telefon. Guter Punkt. Genau, also er holt sich erstmal quasi qualifiziertes Fachpersonal, um der Sache irgendwie auf den Grund zu gehen, aber die kommen nicht so recht dahinter, was da los ist. Aber in der übernächsten Nacht fangen die Möbelstücke wieder an zu tanzen und dann gesellt sich zu den Möbelstücken auch noch seine Ur-Ur-Irgendwas Grafentante, von der ich euch vorhin erzählt habe. Nennen wir sie mal Tante Anna. Die erzählt ihm, warum sie hier so dermaßen rumpoltern muss, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Sie will ihm nämlich unbedingt seine spätere Frau vorstellen. Dieser Stuhl! Ein seelenloser Startbeutel. Also, tritt die verrückte Geister-Uschi einen Schritt beiseite. Ah, nee, Entschuldigung, Anna. Wir sagen Anna. Oh Gott. Tritt einen Schritt beiseite und schiebt eine andere Geisterschönheit quasi zu Karl hin. Also, wieso muss er denn zur Seite treten? Die ist doch garantiert durchsichtig. Warum? Das ist ein Vorurteil. Das gebiert die Höflichkeit. Vielleicht geht es ja auch einfach nur aus dem Fokus oder wie auch immer. Also das, so steht es halt in seinen Aufzeichnungen. Ich kann ja auch nichts dafür. Werde mal alles diskutieren. Auf jeden Fall steht vor ihm jetzt eine junge Frau mit langem schwarzen Haar, leicht gebräunter Haut, einem wunderschönen Gesicht und einem absolut betörenden Lächeln. Klingt so ein bisschen wie die weibliche Version von LeChuck gerade. Anne Hathaway. Genau. Also so fliegender Geisterpirat. Mit langem, schönen Haar und einem Gesicht wie ein Engel. Ich lese dir das nochmal vor. Langes, schwarzes Haar, gebräunte Haut, ein wundervolles Gesicht und ein absolut betörendes Lächeln. Ja, nein. Ich meine nicht ihr Aussehen, sondern ihr Auftreten in diesem Moment. Das Auftreten ist durchaus etwas begeisternd, würde ich sagen. Ja, das meine ich doch. Also Karl ist jedenfalls sofort verliebt. Ja? Oh. Allerdings ist ein paar Sekunden später der Spuk auch schon wieder vorbei. Er schreibt darüber in seinen Memoiren. So komisch das vielleicht klingt, ich war keinesfalls überaufgeregt. Das fühlte sich alles ziemlich natürlich und wundervoll für mich an. Das klingt ganz ehrlich jetzt alles erstmal so ein bisschen nach. Und dann stellte man irgendwann fest, dass die Gasleitung im Haus ein Loch hatte und der gute Kerl einfach inzwischen einen Hirnschaden hatte. Auf die Stelle habe ich tatsächlich auch gewartet. Leider. Also, wir können später nochmal uns an Erklärungsversuchen wagen. Ich habe da nämlich schon so eine Theorie, aber... wollen wir ihn mal noch nicht vorverurteilen, den lieben Karl. Um 1900 geht Karl auf Reisen. Und natürlich hält er überall auf der Welt Ausschau nach seiner Spukschönheit. In Genua meint er, sie in einer Statue entdeckt zu haben. Und auch in Australien, wo er als Elektroingenieur und Röntgenexperte anheuert, sucht sie ihn mehr als einmal heim. Aber die Jahre ziehen ins Land. Und als dann einige Zeit später der Erste Weltkrieg ausbricht, landet Karl in einem australischen Internierungslager. Wow. Also ich bin mir relativ sicher, dass es so ist. Es ist... Moment, ich sag mal das Problem, ich bin in Australien, Deutschland ist im Krieg verwickelt, das kennen wir doch irgendwo her. Stichwort Kajak. Ja, das war zwar der andere Krieg, aber es kommt auch gleich raus. Genau. Jetzt ist aber so, also er sagt, er schreibt, dass er in der Zeit schon einen englischen Pass hatte und dass er eigentlich nur zu seinem eigenen Schutz in so ein Lager gesteckt wurde. Ich bin eigentlich fast dem Glauben verfallen, ich glaube, die wahrscheinlichere Theorie ist, dass er einfach als deutscher Kriegsgefangener da eingesperrt wird. Also, dass er irgendwie. Hat sich eine schöne Story drumherum Genau, dass er. Man sagt, er war vielleicht mit den deutschen U-Booten irgendwie da im Südpazifik oder so. Wie halt alle Stichwörter aus vorherigen Podcasts droppt einfach, ja. Ja, das muss die, weißt du, Schlagworte, damit das alles dann wieder sich verletzt. Eine SEO-optimierte Folge. Aber hallo. Also, Fakt ist, er sitzt da im Knast. Aber die Umstände warum sind zumindest etwas nebulös. In den 4 Jahren, die er dort zubringt, verwendet er die meiste Zeit darauf, eine Orgel aus angeschwemmten Wrackteilen zu bauen. Eine Orgel? Eine Orgel, ja. Cooler Typ. Ja, genau. Total cool. Die Orgel, die... Ja, genau. Die packt er dann nach seiner Freilassung auch ein und auf dem Schiff und fährt mit der Orgel zurück nach Deutschland. Und spielt die ganze Zeit auf dem Rückweg. Und alle so, jetzt halt's Maul mit einer blöden Orgel, gib endlich Ruhe. Aber das Nachkriegsdeutschland ist in trauriger Verfassung. Und so auch Karl. Orgelspieler werden einfach nicht gebraucht. Mit etwas Reichsentschädigung und einigen Patenten für seine Erfindungen in der Tasche beschließt er im Februar 1926, seiner Schwester ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu folgen. Was ist denn Reichsentschädigung? Da wird es jetzt auch wieder so ein bisschen nebulös. Also ich vermute, dass er halt irgendwie Kohle dafür gekriegt hat, dass er als deutscher Kriegsgefangener irgendwo eingekastet war, dass er da halt irgendwie, keine Ahnung, dass er da irgendwie Sold für die Zeit oder irgendwie Entschädigung kriegt. Aber es wird nicht weiter erläutert. Also okay. Ich weiß nicht genau. Vielleicht wurde auch sein Haus oder was oder sein Land zerstört oder sein cool. Anwesen. Aber jetzt geht es auf jeden Fall in Richtung USNA. Also genau, seine Schwester war in der Zwischenzeit ausgewandert und er folgt jetzt seiner Schwester in die USA. Was nicht mitkommt, ist seine Frau Doris und seine beiden Töchter. Ciao! Also bevor ihr euch jetzt irgendwie wundert, ich hatte euch ja eine Liebesgeschichte versprochen. Du hast die überhaupt noch nicht erwähnt, die beiden. Ich wollte gerade sagen, Moment. Der Plan ist natürlich, dass er vorfährt und dort alles einrichtet und die dann natürlich nachkommt. Ja, Schatz, wenn ich das sexy Gespenst nicht vorher treffe, hole ich dich nach. Ich wollte gerade fragen, das sexy Gespenst war vor der Frau oder nach der Frau? Also er hat seine Frau geheiratet 1920, also in der Zeit, nachdem er aus Australien zurückgekehrt ist und bevor er nach Amerika auswandert. Habt ihr Blade Runner 2049 gesehen? Ist das der neue? Ja. Yeah. Nee, noch nicht. Da muss ich mich gerade dran denken. Gibt es eine Sexszene. Und zwar hat Ryan Gosling, das ist der Hauptdarsteller, hat eine AI. Die AI kann halt Hologrammform annehmen. Und es ist Ana de Armas, eine unfassbar schöne Kubanerin, also die spielt die AI. Und dann lässt die quasi eine Nutte kommen, die ungefähr die gleiche Körperform hat. Also ich meine, das ist ein Hologramm, die könnte wahrscheinlich auch eine andere annehmen. Und dann mergt die quasi sich selber, also dieses Hologramm, auf diese Prostituierte. Und dann synchronisiert das ein bisschen und dann kann der Ryan Gosling quasi fleischlichen Sex haben mit der Prostituierten, während quasi sein Hologramm da drauf ist. Und das habe ich jetzt gerade mit dem Gespenst. Ich habe jetzt echt drauf gewartet, wie du jetzt da die Kurve kriegst, aber jetzt habe ich es verstanden. So, keine Ahnung, wenn der Doris gepitcht wird, hey, wir können miteinander schlafen, aber ich würde gerne das Gespenst deinen Körper einnehmen lassen. Es gab neulich so ein Video und keine Ahnung, ob das Ganze echt ist oder einfach bloß ein lustiger Scherz von einer angeblichen Firma. Wie gesagt, eine angebliche Firma. Vielleicht gibt es auch wirklich. Die sagen, ja, so Telepräsenzroboter, die sind alle nicht echt genug, deswegen nehmen wir lieber echte Menschen dafür. Die kannst du sozusagen anheuern, irgendwo hinzugehen. Und das kann man sich immer vorstellen, wie da klingelt dann bei dir an der Tür jemand und dann steht jemand da draußen davor mit, naja, im Endeffekt so eine Art Motorradhelm auf und bei dem klebt aber so ein iPad einfach vorne dran. Dass du dann sozusagen so Videokonferenz mit jemand hast, siehst dann dessen Gesicht, ein Körper ist ja auch drunter und kannst dann mit dem in Anführungszeichen ganz normal reden. Den schicke ich mal bei dir vorbei. Sag mal, schöne Grüße. Und so, das war so das, ja, wir sind die neuen Uber für Meetings. Das ist, ich dachte tatsächlich, dass du was anderes erzählen wirst. Und zwar gibt es jetzt es gibt zurzeit ein Daisy Ridley-Porno durchs Netz. Und zwar kannst du anscheinend jetzt Gesichter halt austauschen. Ja, die nehmen halt eine Standard-Porno-Szene und hauen halt AI-basiert halt irgendwie. Ja, der Gag ist halt, dass es Machine Learning und Deep Learning mehr oder weniger die ganze Arbeit vom Computer gemacht wird. Du sagst eigentlich nur, hier ist der Porno und da will ich das Gesicht drauf haben und den Rest macht der Computer wie halt von Zauberhand. Das ist ja mega spooky. Das ist zum Beispiel was, das hat man im Vorfeld noch, wir können hier über Black Mirror sprechen. Das ist für mich so voll die Black Mirror-Folge. Was glaubst du denn, wenn irgendwann, speaking of pubertierende Jungs, da musst du das Haus gar nicht mehr verlassen, kannst du einfach hier schön ein Porno mit deinem Schwarm, wenn du schüchtern bist, dann geht die Menschheit unter, ich sag's euch. Ich glaube tatsächlich, dass was anderes viel interessanter wird, und zwar das Gefühl von Wahrhaftigkeit und Wahrheit von Medien. Nein, pass auf, und zwar folgendes, woher weißt du denn irgendwann, dass eine Videoquelle, die scheinbar real aussieht, nicht einfach komplett gefaked ist? Das Zeug wird halt immer besser. Das sind die schon saugut, ja. Ja, aber und dann kannst du halt einfach irgendwann jede Persönlichkeit der Welt alles sagen lassen, was du willst. Aber das ist ja genau die Entwicklung, die auch Zeitungen durchmachen. Zwar langsam, aber Zeitung war ja irgendwann mal der Pfeiler der Wahrheit. So, das war, was in der Zeitung stand, ist wahr. Yeah. Und davon sind wir ja heute mitunter sehr, sehr weit weg. Ich glaube auch tatsächlich, jetzt wird es politisch, dass ja die Entwicklung... Wieso hast du jetzt aus dem Fenster geguckt? Der Philipp sagt, es wird politisch. Der Jürgen schaut total auf. Ich habe wahrscheinlich instinktiv nach rechts geguckt, wenn es politisch wird. Habe ich Angst vor rechts. Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so unbedingt so positiv ist, die Entwicklung, dass die Zeitung versucht, stark mit Internetnachrichten zu konkurrieren im Sinne von Geschwindigkeit. Weil was ich persönlich von der Zeitung erwarte, ist, dass Sachen sauber recherchiert sind und nicht unbedingt schnell. Lieber lese ich was gut Recherchiertes, was eine Woche alt ist, als dass das hastig recherchiert ist und sofort da ist. Weil Letzteres kriege ich extrem schnell auch übers Internet. Ja gut, aber ich meine, da hat natürlich eine Zeit halt einen Vorteil, die halt einmal in der Woche rauskommt. Ja, aber im Vergleich zu du darfst es nicht von dir aus sehen. Du musst es von der Generation vor dir sehen, die in einer Zeit aufgewachsen sind mit einer Zeitung, die die einzige Wahrheit abgebildet hat, die da existiert hat. Ja. Und die erwarten das natürlich auch heute noch. Genau. Und aus genau den Gründen, die du gerade sagst, weicht es aber immer mehr davon ab. Genau, aber sozusagen lieber hätte ich tatsächlich immer noch eine Zeitung, die mega sauber ist und in Anführungszeichen die Wahrheit schreibt, als eine Zeitung, die möglichst schnell ist und schnell am Ball und dafür Sachen vielleicht nicht ganz hundertprozentig sauber hat. Hättest du gerne, aber so ist es ja nicht. La, la, la, la, la. Aber also was mich ein bisschen traurig stimmt, ist, dass ihr hier meiner Frau Doris und meinem lieben Karl nicht die nötige Aufmerksamkeit schenkt. Also ja, aber dann mal wieder zurück zu den beiden. Übersee. Ja, nee, die Sache mit Doris ist schon spannend. Also die kommt sehr plötzlich und die wird auch immer nur so eine kleine Randnotiz in seinen Erzählungen sein. Gott. Da komme ich nochmal kurz drauf zurück. Aber ihr ahnt vielleicht, dass sie nicht unbedingt im Mittelpunkt dieser romantischen Geschichte steht. Tatsächlich fährt Karl jetzt nach Amerika und macht einen Zwischenstopp in Kuba, wo er sich ein paar Tage im Karneval damit umtreibt, nach seiner Braut, also nach seiner Geister-Uschi zu suchen. Ich finde es ein bisschen bizarr, wie ja, gefühlt wirklich willkürlich der einfach auf der Welt nach ihr sucht. Ja. Also vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass der mit der Prämisse, er hat sie wirklich in dieser Villa gesehen. Warum sucht er nicht dort weiter? Das ist doch der klassische Geisterhaus-Trope. Genau. Ja, dass sie halt ist an dem Geist Ort gefangen, genau, ne? An dem Ort gefangen ist. Ja, aber dann wäre ja die Konsequenz, dass sie da gestorben ist. So, rein logisch. Aber ja, gut, es ist aber ein Geist, verdammt nochmal. Du meinst, da kann man nicht mit Logik kommen? Nein. Na also, dann kann er ja auch suchen, wo er will. Du, ich wiederhole meine steile These. Ich glaube, der hat einen gewaltigen Butcher, der Gute. Ich sag dir ja, ihr müsst am Anfang ein bisschen bei mir bleiben. Ich bin gespannt. Also, Karl fährt jetzt mit dem Schiff nach Amerika über Kuba und landet dann schlussendlich in Zephyr Hills in Florida bei seiner Schwester. Und tatsächlich kommt kurze Zeit später seine Frau mit den beiden Kindern hinterher. Dann aber kriegen sich die beiden Eheleute in die Wolle und Karl setzt sich alleine nach Key West ab. Vielleicht, weil er sich mittlerweile als Graf Karl von Kosel ausgibt, vielleicht aber auch, weil er tatsächlich ein bisschen Ahnung von elektrischen Geräten hat, die Röntgenstrahlen produzieren. Es dauert jedenfalls nicht lange, da wird er im US Marine Hospital als Röntgentechniker und Bakteriologe angestellt. Okay, kommt jetzt zum Thema Bakteriologe? Das habe ich mich auch gefragt, aber der hat ja einfach auch ganz viel studiert. So, ja, da war bestimmt auch Biologie dabei. Okay. Und vielleicht auch deswegen lässt man ihn dann recht schnell sogar auf Patienten los in diesem Krankenhaus. Er wird sich auch später irgendwann einfach als Doktor ausgeben. Also ob das jemals irgendeine Prüfung dem zugrunde lag, das bleibt höchst zweifelhaft. Nicht schlecht. Aber Fakt ist, er arbeitet in diesem Krankenhaus, er bedient das Röntgengerät und er betreut auch mitunter die Patienten, die da ein- und ausgehen. Und eines Tages steht eine junge Frau vor ihm mit Verdacht auf Tuberkulose und die Tuberkulose kann man in der Zeit mit Röntgentechnik schon sehr, sehr gut untersuchen und diagnostizieren, also Lungenkrankheit. Sieht man dann wahrscheinlich irgendwelche dunklen Schatten auf der Lunge. Es ist aber absolut nicht heilbar. Also kannst im Grunde nichts dagegen tun. Aber du kannst es schon mal feststellen. Du kannst es nicht heilen, aber du kannst zumindest den weiteren Ausbruch einschränken. Rauszögern und einschränken. Damals auch nicht wirklich. Also damals gab es keine Standardtherapie für Tuberkulose. Es war nicht. Naja, aber also ich sag mal, Sachen so wie Luftkurorte und ähnliches, sowas könnte man schon machen, um es ein bisschen zu verlangsamen, aber jetzt nichts Medikamentöses in dem Sinne, das war eher so Strohhalme. Also es gab keine medizinischen Erkenntnisse, wie sich jetzt irgendwie eine Luftkurorttherapie positiv auf so einen Krankheitsverlauf irgendwie auswirken kann. Im Grunde keine gesicherten Erkenntnisse. Also keine tolle Diagnose, wenn man die bekommen hat damals. Ja, danke. Also, er kniet jetzt vor der Dame, um ihr Blut abzunehmen und ist sehr in seine Aufgabe vertieft. Und er piekst ihr in den Finger und sagt noch, es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen Schmerzen zugefügt habe. Bitte verzeihen Sie mir. Und dann steht er auf, richtet sich auf und blickt seiner Patientin zum ersten Mal direkt ins Gesicht. Und wer ist es? Der Geist. Nein, es ist natürlich nicht der Geist, es ist eine echte Frau. Aber es ist genau die Frau aus seinen wirren Fantasien, Träumen. Die steht jetzt leibhaftig vor ihm. Ich dachte, die wäre ein Geist. Ihr habt, glaube ich, mir vorhin nicht richtig zugehört. Ach, der Geist hat es vorgestellt. Ich hole noch mal kurz aus. Er hatte eine Geistererscheinung in seiner Villa. Ihm ist seine Tante, die irgendwie vor 100 Tante Jahren Anna. da mal gelebt hat, erschienen. Ja. Und die hat ihm quasi auf seine Zukunft vorbereitet. Die hat den Projektor angeschmissen. Die hat so einen Bierprojektor gehabt und dann so klick, da guck mal. Hier, das ist die Frau, mit der du mal alt werden wirst. Aber ich dachte, die wäre in Geisterform auch gewesen. Ja, er hat sie natürlich da in Geisterform gesehen. Wie soll er die auch sonst sehen? Ja, aber das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, du musst mir mal zuhören. Genau. Ja, aber sie steht doch jetzt. Die ist jetzt in Fleisch und Blut da. Sie steht jetzt doch in Wirklichkeit vor ihm. Ja, genau. Ja, aber das ist doch alles, was ich sagen wollte. Naja, du hast aber doch was ganz anderes gesagt. Nein, ich spule noch mal kurz zurück. Also, sie steht jetzt plötzlich vor ihm. Die Frau, die er in seiner Vision gesehen hat. Wow. Und zwar 10 Jahre, bevor sie überhaupt auf die Welt gekommen ist. Ja. Yeah. Jetzt rechnet er kurz. Also sie ist jetzt hier so Anfang 20 ungefähr. Also wenn das keine göttliche Vorsehung ist, dann weiß ich auch nicht. Leute, ihr müsst schon hier ein bisschen... Was? Wow, toll. Wie überraschend, Jürgen. Bin immer noch so ein bisschen... Was? Okay. Okay, also, sie antwortet ihm, es hat fast nicht wehgetan. Entschuldigen Sie meine Nervosität. Er schaut sich dann ihr Krankenblatt genauer an und sieht, dass sie Elena Milagros Hoyos heißt. Hoyos. Und zwar Mrs. Elena Milagros Hoyos. Mrs. Und ihr wisst ja sicher, was das heißt. Nicht so gut für ihn. Nicht so gut für ihn. Das heißt, dass da noch ein Louis im Spiel ist. Jedenfalls geht jetzt die, also sie geht dann wieder nach Hause und er kriegt sie aber natürlich nicht aus dem Kopf, ja. Die gute Elena und ich meine, sie ist Anfang 20, er ist mittlerweile über 50. Moment, ganz kurze Frage nochmal. Aber Mrs. ist doch eigentlich wie das Fräulein. Das ist die Miss. Ja. Ach, Entschuldigung, jetzt wobei, richtig gedacht, falsch. Ich glaube, um vollkommen korrekt zu sein, ich glaube, Miss ist nicht ganz eindeutig. Miss kann beides sein. Mrs. ist aber, glaube ich, eindeutig. Ja. Also bei Mrs. bist du verheiratet, ja, bei Miss könntest du theoretisch verheiratet sein. Genau. Üblicherweise bist du aber nicht verheiratet. Genau. Also, er kriegt sie nicht mehr aus dem Kopf. Und das, obwohl der Altersunterschied da schon immens ist und die Gute verheiratet ist. Und natürlich lässt ihm das keine Ruhe. Und er sagt zu sich, was nach allem macht es schon, wenn sie einem anderen gehört? Also das schreibt er, das sagt er zu sich und schreibt es in seine Memoiren. Und demnächst wahrscheinlich nicht mehr unter uns weilt. Was nach allem macht es schon, wenn sie einem anderen gehört? Gehörte ich nicht vor Jahren selbst jemand anderem? Also das ist eine spannende Stelle, weil das ist die einzige Erwähnung seiner Frau in seinen Memoiren. Wow, danke. Ohne diesen Satz würde aus seinen eigenen Erzählungen in dieser Geschichte nicht hervorgehen, dass er jemals verheiratet war. Finde ich cool. Finde ich. kann man machen. Ich, romantischer Typ. Finde ich inkonsequent, hätte er dann gleich komplett durchziehen können. Oh Gott, oh Gott. Aber so ist es halt, ja. Also er muss sich jetzt irgendwie mit der Lage arrangieren. Elena kommt jetzt regelmäßig ins Krankenhaus. Sie ist ja schwer krank. Oder sie ist, es ist, glaube ich, da ist die Diagnose noch nicht gleichgestellt, aber sie hat natürlich Tuberkulose. Und immer wenn sie kommt, putzt sich der gute Karl regelmäßig fein heraus. Und die Familie der Kranken merkt natürlich, dass sich der neue Arzt besonders gut um die schwer erkrankte Elena kümmert. Und so kommt es, dass Karl dann auch schon mal von der Mutter nach Hause gerufen wird, wofür er sich dann gleich noch viel, viel feiner herausputzt. Eieieiei. Da habe ich noch eine witzige Randnotiz. Ben Harrison, das war der Autor, dessen Buch ich eigentlich als Hauptquelle, also ich habe tatsächlich Karls Memoiren gelesen und dann noch ein Buch über Karls Memoiren. Interpretation. Und dann noch ein Audiobuch. Tatsächlich kann man, wusstet ihr das, man kann bei vielen Kindle-Büchern kann man sich jetzt die korrespondierende Audioversion über Dingsbums Audible dazu kaufen. Audible. Und das synkt wirklich wortgenau deinen Lesefortschritt. Ach, Schmarrn, wie geil. Also ich habe zu Hause gelesen, bin dann ins Auto, habe im Auto das Buch weitergehört und habe dann irgendwie später wieder zu Hause weitergelesen. Das ist aber mal ganz schön edel, ja. Total geil. Was wollte ich sagen? Ben Harrison schreibt über Karls äußere Erscheinung Folgendes. Graf Karl von Kosels Gang war in Wirklichkeit gar kein Gang. Es war vielmehr ein Stolzieren. Also er benutzt das Wort Swagger. Schon allein durch die theatralische Art, wie er seinen Spazierstock mit der Silberspitze trug oder seinen Schirm, wenn gerade Regensaison war, machte jedem, der ihn beobachtete, sofort klar, dass sich der Graf überlegen fühlte. Haters gonna hate. Also hier, der Swagger-Graf. Der Swagger-Graf. Sehr gut. Bitte Kapitel so nennen, editier Philipp der Zukunft. Der Swagger-Graf. Genau, der geht jetzt zu der Familie nach Hause. Und die Familie besteht aus dem Vater, der Mutter und 3 Mädchen. Also sie hat noch 2 Schwestern. Und die leben in einem kleinen Häuschen in eigentlich eher ärmlichen Verhältnissen. Ja. Und die Familie war vor einiger Zeit aus Kuba emigriert und stilecht arbeitet der Vater natürlich deshalb in einer Tabakfabrik. Ah. Was macht man als Kubaner auch sonst? Warum? Ja, ich wollte gerade sagen, Klischees auspacken. Und was noch spielen, wie heißt es? Domino. Ja, ist das so? Glaub schon, okay. Oder? Ist, glaube ich, sehr populär. Oh, vielleicht haue ich es jetzt aber auch mit dem anderen Land durcheinander. Oder professioneller Kommunist. Je schlechter jetzt Elenas Zustand wird, desto enger wird auch ihre Beziehung zu ihrem neuen Leibarzt. Die beiden reden über dies und jenes und stellen schnell fest, dass sie zum Beispiel denselben Schutzengel haben und noch einiges mehr. Jetzt ist aber ja noch der Ehemann. Ja? Der macht aber die Düse, als sich abzeichnet, dass seine Ehefrau für den Rest ihres vermutlich eher kurzen Lebens batzenweise Schleim raufhusten wird. Ja, ey, die arme Frau. Es häuft sich die Romantik in dieser Folge bisher. Und kommt noch, bleibt bei mir. Und dass die beiden vor kurzem eine Fehlgeburt hatten, macht die Lage insgesamt natürlich auch nicht besser. Oh je. Yeah. Also, der Ehemann ist eigentlich nur eine Randnotiz in dieser Geschichte und das freut den Karl natürlich. Der innerlich jubelt er. Äußerlich nimmt er sanft Elenas Hand und flötet ihr liebevoll ins Ohr. Du musst dich jetzt um nichts mehr sorgen. Von jetzt ab werde ich mich um dich kümmern. Und sie sagt, ja, Herr Doktor, das werden Sie ganz bestimmt. Okay. Hat er eine begleitende Flöte dabei? Das ist meine Frage. Ich habe ihn nur stehen, wenn die mal wüsste, aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Oh Gott. Gesundheitlich sieht es für die Kleine echt finster aus. Tuberkulose, sagte ich ja schon, ist unheilbar. Das hält den Karl jetzt aber nicht davon ab, alles Mögliche zu versuchen. Also er spinnt sich eine Therapie zusammen mit Strom, mit Röntgenstrahlen, mit Mikrowellenstrahlen. Oh Gott. Mit Medikamenten, mit Obst, mit Musik, mit Händchen halten und mit was weiß ich noch alles. Obst und Musik finde ich eigentlich noch mit am schönsten. Ja, auch medizinischer Wein und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Oder medizinischer Wein? Das ist gleich wie normaler Wein, nur medizinisch. Auch. Das ist so ein bisschen wie christlicher Wein. Messwein. Er ist halt einmal durch die Hände eines Auserwählten gegangen und Prost. Aber es gibt tatsächlich koscheren Wein. Das ist auch schon wieder was anderes. Es gibt auch alkoholfreien Wein. Ich habe neulich mal recherchiert, was koscheres Salz ist. Und die Lösung war, es ist einfach grobkörniger. Das ist einfach so ein amerikanisches Ding. Das ist jetzt aber ziemlicher Quatsch eigentlich. Ja, super, tatsächlich so. Okay. Da bin ich mir aber nicht sicher, weil es gibt tatsächlich, also nochmal auf den Wein zurück, es geht ja darum auch zum Beispiel, dass Filtrierung auch in Deutschland teilweise noch mit entweder Gelee bei Fruchtsäften gemacht wird, also da änderst du die Konsistenz noch ein bisschen und beim Filtrieren nimmst du manchmal so Sachen wie Fischblase oder also tierische Bestandteile. Ja. Deswegen ist es auch zweifelhaft, ob manche Sachen wirklich dann vegan sind. Ja. Deswegen gibt es sozusagen explizit koscheren Wein. Ich habe eine Arbeitskollegin, die zieht es ultra hart durch, dass sie halt nichts nimmt, was halt mit Tieren wo Tiere zu Schaden gekommen ist. Und die kann auch zum Beispiel von Käse ganz wenig essen, weil das halt ganz oft durch Lab hergestellt wurde. Das ist echt mehr als beeindruckend. Ja. Das Thema poppt bei uns auf der Arbeit immer wieder auf, wenn es um Schuhe geht. Guinness zum Beispiel sie sind kein Alkohol, aber es dürfte sie auch nicht, weil Guinness wird auch mit irgendwie durch tierisches irgendwas gesiebt. Es gibt sogar Listen im Internet für Leute, die das Vegan-Sein komplett durchziehen, die dann beschreiben, mit welchem Kleber das Etikett auf die Flasche aufgebracht ist. Denn wenn es ein klassischer Leim ist, sind halt Tierknochen drin. Und dann sagen die halt auch, ich will nichts konsumieren und nichts benutzen, wo tierische Produkte drin vorkommen. Deswegen dieses Bier nicht. Ich habe jetzt Bock auf ein Mettbrötchen. Wir wollten noch inkontroverser sein. Perfekt. Der Metcast. Der wäre ich dabei. Also, das Klima in Florida ist jetzt nach Karls Meinung für Elena nicht so geeignet und im Krankenhaus fehlt außerdem auch das richtige Equipment für das, was er auch immer gerne mit ihr tun würde. Und deshalb bietet er an, What? Bietet er an, sie auf seine Kosten außer Landes in ein Tuberkulosezentrum zu schicken. Also es gibt natürlich schon so Einrichtungen, aber wie gesagt, es ist alles eher so, ja, das könnte funktionieren, so, die soll sich jetzt halt mal schonen an dem schönen Ort und es gibt keine so richtige Behandlungsstrategie. Sie, die sich der Ernsthaftigkeit ihrer Krankheit und auch der Ernsthaftigkeit von Karls Absichten nicht bewusst ist, lehnt das großzügige Angebot dankend ab. Also muss er jetzt mit dem arbeiten, was er hat. Und was er nicht hat, das baut er sich einfach selbst. Und also so, wenn es jetzt um medizinisches Equipment geht. Und weil ihn das neben seinem eigentlichen Job noch nicht genug auslastet, beginnt er außerdem hinter dem Krankenhaus ein Flugzeug zu bauen, mit dem er seine Elena irgendwann mal in die Südsee fliegen will. Was geht denn? Also ich bin innerlich zerrissen zwischen, meine Güte, ist es ein multitalentierter im Englischen sagt man ja so ein Renaissance-Man, also einer, der ganz viele Fertigkeiten hat, also Medizin und handwerklich geschickt und Ingenieurskunst und so weiter. Oder der Typ ist einfach nur völlig Knülle und wahnsinnig. Ich behaupte, er ist beides. Hm. Also ja, ja. Flugzeug bauen, er schmückt es natürlich auch schön aus in seinen Erzählungen. Die Wahrheit ist wahrscheinlich auch hier ein klein bisschen weniger romantisch. Er hat sich einfach ein altes Flugzeugwrack hinter das Krankenhaus karren lassen. Das Ding. So, stellt euch mal Spirit of St. Louis vor, so in dem Stil. Und fängt jetzt an, das zu restaurieren. Okay. Und das Teil hat absurd große Luftreifen. Also ich kann euch Bilder zeigen. Das sieht echt total albern aus. Aber der Plan ist, dass es damit natürlich auf dem Wasser landen können soll. Ja, ja. Damit er in die Südsee auf eine kleine Insel fliegen will, die er irgendwann auf seinen Reisen mal irgendwo entdeckt hat. Okay. Also insgesamt ist das mit dem Flugzeug auch insofern Mumpitz, als dass Ben Harrison, der Autor, von dem ich gerade schon erzählt habe, später feststellt, dass das Ding zum einen absolut beschissene Flugeigenschaften hat und dass das aber noch nicht mal das große Problem ist, sondern es würde, so wie es konstruiert ist, mit diesen Reifen einfach Heck voraus im Wasser absaufen. Oh Gott. Wie würde los? Also kleiner Spoiler, es wird nie abheben, dieses Flugzeug. Oh. Aber er nennt es ganz feierlich Contessa Elaine von Kosel C3. Oh. Und schon wieder Elaine, also hier Monkey Island-Referenz. Sehr schön. Also ich fasse jetzt nochmal kurz die Situation zusammen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Das ist da diese arme kubanische Familie. Die kommt ohnehin fast nicht über die Runden, als plötzlich eine der drei Töchter sterbenskrank wird. Die ist zwar bereits verheiratet, also insofern eigentlich in trockenen Tüchern und aus dem Haus, wird aber von ihrem Mann dann sitzen gelassen. Drama. Jetzt ist der Gesundheitszustand so mies und die Lage so ernst, und dabei ist das Geld so knapp, dass eigentlich Behandlung gar nicht wirklich finanziert werden kann. Und damit ist der Ausgang natürlich mehr als ungewiss. Und plötzlich taucht Karl auf. Der Ritter in der schillernden Rüstung. Ja. Der nicht nur alle Antworten hat, sondern offensichtlich auch den festen Vorsatz, die arme Elena zu heilen. Und außerdem hat er die Kohle, das auch noch auf eigene Kosten durchzuziehen. Der Retter in der Not. Kurze Randnotiz zum Thema Kosten. Bislang, also bis ungefähr zu dem Punkt in der Geschichte, hat Karl seiner Familie in Zephyr Hills tatsächlich noch regelmäßig Geld geschickt, denn er hat ja als Arzt eigentlich ganz gut verdient. Und seit er bei Elena in sein Leben getreten ist, gingen keine Schecks mehr an seine frühere Familie. Die müssen in der Post verloren gegangen sein. Die müssen irgendwie auf der Strecke. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Und nach jetzt ersten Erfolgen in der Therapie, die er sich so hier ausgedacht hat, also am Anfang fährt er ja irgendwie alle Geschütze auf und tatsächlich geht's kurz mit ihr aufwärts. Musikflöte. Und dann geht's aber ganz schnell bergab. Aus Obst. Musikflöte aus Obst. Es gibt doch ganz viele, es gibt doch so absurde, wie sagt man, so Bands, die mit Musikinstrumenten aus Gemüse spielen zum Beispiel. What? Ja. Wait, what? Ja, es gibt sogar ganz klassische, also irgendwo gab es mal so eine Aktion, da haben sie klassische Instrumentenspieler, denen haben sie Instrumente aus Gemüse gebaut und haben damit irgendwie einen Abend veranstalten lassen, war halt so ein großes Hallo und dann danach aus den Instrumenten auch noch Suppe gekocht. Sie haben die große Ober in Salada Mista gespielt. Sorry, es tut mir leid. Hallo, es geht um Gemüse. Ja, okay, die einen haben Geistererscheinungen, die anderen haben Gemüseinstrumente. Also ich meine, noch könnte man eventuell den Gedanken in sich tragen, dass die Gute viel Glück hat, dass sie ihn in seinem Leben hat. Mal ganz ehrlich, man wünscht es ihr ja auch mal. Ich meine, Tuberkulose ist einfach mal echt unangenehm. Nicht ganz so cool. Aber irgendwas sagt mir, dass jetzt der klassische Curveball kommt demnächst, um in Baseball-Terminologie zu bleiben. Zu bleiben? Waren wir schon? Und Jürgen reibt sich auch so geheimnisvoll schon auf Second oder Third Base. Und Jürgen reibt sich auch so geheimnisvoll seinen Bart. Ihr gefällt mir jetzt schon besser, weil ihr seid jetzt schon gespannt. Also ich sage ja, am Anfang ist es ein wenig unhandlich, das Thema am Anfang, aber jetzt so langsam wird's spannend. Also mit ihrem Gesundheitszustand geht es ein bisschen den Berg runter und daraufhin kommen ihrer Familie auch Zweifel an diesem ganzen Wunderheiler-Kram. Vielleicht stimmt es mit der Gemüseflöte doch nicht ganz so. Die sind so ein bisschen hin und her gerissen und ignorieren jetzt auch manche von seinen Anweisungen. Also er ist ja auch nicht den ganzen Tag bei ihr, sondern er arbeitet ja ganz normal. Aber er sagt natürlich der Familie, wie sie sich um sie zu kümmern haben. Und sie fangen jetzt an, sich da nicht mehr so genau dran zu halten. Es müssen 24 Stunden am Tag Gemüseflötentöne ertönen. Sonst wird sie nicht geheilt. Werden sie von diesem Röntgengerät bestrahlt werden. Oh Gott. Bei offener Mikrowelle. Und Elena behauptet fortlaufend, dass ihr eigentlich gar nichts fehlt. Ja, weil sie wird es auch nicht so richtig wahrhaben, wie schlecht sie eigentlich geht. Und das hören die Eltern natürlich und sagen, ja, eigentlich brauchen wir den Kai. Ja, mir fehlt nichts. Ich habe nur was zu viel, Tuberkulose. Okay, sorry, war ein bisschen fast. Bisschen. Aber die Hoyos stehen auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Sie haben jetzt gerade eigentlich die Hobos. Die Hoyos. Okay. Die haben keine Alternativen. Was ist denn heute los? An Elenas 21. Geburtstag steht Karl mit einem Strauß Rosen vor ihr. Elena, setzt er an, ich kann dir so viel mehr geben als jemand in deinem Alter. Meine Wissenschaft, meine Erfahrung, meine Fähigkeit, dein Leben zu retten, all das und noch mehr. Ich will dir meine unsterbliche Liebe schenken. Und dann zieht er einen Ring hervor. Elena lehnt aber ab. Schließlich ist sie ja verheiratet. Und auch die Aussicht, dass sie mit seinem Flugzeug um die Welt geflogen wird, zieht bei ihr irgendwie nicht so recht. Ich meine, das Flugzeug hat aktuell auch immer noch keine Flügel. Von daher. Wer wird denn so kleinlich sein? Elena lässt sich aber zumindest zu dem Versprechen hinreißen. Wenn es ihr besser geht, will sie über den Antrag nochmal nachdenken. Na dann. Also dreht Karl jetzt so richtig auf. Er verspricht sich, um sie zu kümmern, im Leben und auch darüber hinaus. Er beschenkt sie mit einer Perlenkette, mit Ohrringen. Er lässt sein Radio zu ihr transportieren und zaubert fast bei jedem Besuch eine neue Überraschung aus der Hosentasche. Täglich schreibt er Briefe, in denen sich medizinische Ratschläge mit Liebesbekundungen vermischen. Eine Überraschung aus der Hosentasche? Ich hab... Ihr Schweine. Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, das endet in so einem Weekend at Bernie's Moment, wenn du sagst so, ja, er kümmert sich um die nach dem Tod hinaus. Und dann am Schluss führt es sie wie so eine Marionette ans Spiel. Mir geht's gut, schaut her, ich springe. Ja, also, oh Gott. Das ist ein bisschen böse. Ja, aber hallo, wo führt denn das hin, was du uns erzählst? Ihr müsst mich das ist mal, ja furchtbar. Ihr müsst mich halt das weiter erzählen lassen. Das ist ja furchtbar. Ja, ich... Also ehrliches Entsetzen amüsiert mich echt häufig. Also je mehr Karl jetzt auftritt, desto mehr rückt Elena so ein bisschen zurück. Sie lässt Termine bei ihm im Krankenhaus ausfallen, wobei jetzt nicht so ganz klar ist, ob das von ihr ausgeht oder ob ihre Eltern das quasi durchsetzen. Mhm. Karl lässt aber sich von sowas natürlich nicht beirren. Aber sind die Eltern immer noch begeistert von ihm? Oder? Nein, nein, ich sage ja, die sehen ja, dass es mit ihrem Gesundheitszustand auch wieder eher rückläufig ist und fangen an zu zweifeln. Sie haben nur halt keine andere Möglichkeit. Aber sie glauben nicht mehr so richtig an ihn. Ja, okay. Und das baut sich dann auch tatsächlich über die Zeit zu einem richtigen Widerstand auch auf. Und als er einmal entgegen dem expliziten Widerstand der Familie bei Elena einfach so reinplatzt, um nach dem Rechten zu sehen, ist die ganze Bude voll mit jungen Kubanern, die eine Fetzenparty veranstalten. Ich glaube, dass das vielleicht sogar so eine Art Brautschau-Veranstaltung sein könnte, um für sie einen neuen Ehemann zu finden. Moment, aber wie kriegst du das? Also ich bin jetzt mal ganz garstig, aber hey, das ist mein Job. Ja, naja, aber sozusagen, wie machst denn du eine Brautschau bei jemand, der einfach schon Tuberkulose hat? Naja, also, die zerren die aus dem Bett und setzen die halt dahin und sagen, ja, schau doch hier die Tochter. Ein bisschen Schminke drauf, die halt schaut grad gleich kurz, besser aus. Hat die halt gerade mal kurz eine Erkältung oder das, also das kann man doch mal für den Nachmittag vertuschen. Boah. Jedenfalls ist dieser Zigarrenrauch und die laute Musik, die da so im Raum hängen, was Karl absolut missfällt. Und ist ja auch das Beste bei Tuberkulose überhaupt, Zigarrenrauch. Und darauf kriegt er sich dann auch mal so richtig mit dem Vater von ihr in die Haare. Ihr seht also, insgesamt ist die Situation ziemlich schwierig. Und noch schwieriger wird es, als die Familie Hoyos dann heimlich umzieht und Karl die neue Adresse nicht verrät. Das ist ja jetzt schon echt Top-Vorlage für eine total romantisches, wo auch immer es hinführen mag. Ist euch das nicht romantisch genug? Nee, dreh mal ein bisschen auf. Kommt den Swag ein bisschen mehr. Okay, also pass auf. Sie sind jetzt weggezogen, er weiß nicht, wo sie sind, was macht er? Er wandert jeden Abend durch die Stadt und guckt so an die Häuser und an die Fenster und sucht nach seiner Traumfrau. Gott, überleg mal, du sitzt so beim Abendessen zusammen, plötzlich guckt so ein Typ an. Was wollen Sie? Ich suche meine Geisterbraut. Ich müsste euch dann auch mal noch ein Bild von ihm zeigen. Er hat auch so eine lustige runde Brille und so einen spitzen weißen Bart und so. Das ist bestimmt auch cool, wenn du den so nachts am Fenster kleben hast. So Colonel Sanders oder wie? Und also ich habe 21 Gewürze. Oder wie viel? Ich hab 52 Hähnchenteile dabei. Ich habe so einen Eimer. Oh, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ja, tatsächlich sieht er echt ein bisschen, wenn ich so drüber nachdenke, sieht er echt ein bisschen so aus. Das wäre so geil, wenn das einfach eine langgezogene A-Folge wäre. Das ist die Origin-Story von Colonel Sanders. Oh mein Gott, ich gehe kaputt. Also, er läuft jetzt Abend für Abend planlos durch die Stadt und sucht. Und es kommt ihm wieder einmal das Schicksal oder vielleicht auch einfach der Dusel zu Hilfe. In Form einer alten Frau, die ihn schon mal gesehen hat bei seinen früheren Besuchen im Haus der Familie Hoyos. Und die spricht ihn an und sagt, dass sie Elena, also sie weiß, wo Elena ist und ihr Zustand hat sich nochmal deutlich verschlechtert und er möge doch da ganz schnell mal vorbeischauen. Eieiei. Und er eilt dann natürlich sofort hin und tatsächlich ist ihr Zustand sehr, sehr kritisch. Die sind in der gleichen Stadt geblieben. Ja, ja, die sind innerhalb, die haben ja auch nicht wahnsinnig große Möglichkeiten. Ja, okay. Also die sind einfach umgezogen, um, ich glaube, tatsächlich Karl zu entkommen. Und er hat sie aber wieder gefunden und da steigt die Stimmung ins Haus. Die Eltern wollen ihn aufhalten und er lässt sich nicht aufhalten. Oh, das ist die Origin Story von Karl von TKKG. Er setzt sich einfach über die Eltern hinweg und fährt jetzt ganz große Geschütze auf. Er kommt jetzt noch mit Elektrotherapie. Oh Gott. Und um alle so ein bisschen dran zu gewöhnen, kommt er erst mit so einem kleinen batteriebetriebenen Gerät an. Später mit einer sehr viel größeren, gruseligen Hochspannungshöllenmaschine. Oh krass. Und eigentlich würde er seinen selbstgebauten Hochfrequenzapparat zum Einsatz bringen gerne, aber dieses mehrere Tonnen schwere Ding hätte einfach das Haus zum Einsturz gebracht. Gott. Es folgen außerdem weitere Geschenke, darunter ein Diamantring, Seidenkleider und ein neues Bett und weitere Heiratsanträge. Außerdem lässt er seine Orgel rankarren, spielt ihr den Parsifal und einige eigens komponierte Stücke. Ding Dong, die existiert. Nein, natürlich nicht. Wie dem Jürgen seine. Er spielt Liebeslieder und alten kubanischen Kram und alles Mögliche. Buena Vista Social Club. Das sage ich jetzt nicht so. Das ist die Origin-Story. Im Oktober 1931 nimmt Papa Hoyos seine völlig entkräftete Tochter zu einer Spazierfahrt mit dem Auto mit. Oh yeah. Zweimal hintereinander. Und das bekommt ihr nicht allzu gut. Sie leidet danach auch noch unter Fieber und verliert sich immer wieder so in die Bewusstlosigkeit. Also sie driftet so regelmäßig zwischen Wachsein und Bewusstlosigkeit hin und her. Karl schreibt, ich hatte Hoffnung, dass trotz des schlimmen Schadens die Läsionen wieder verheilen würden. Ich hatte Hoffnung, dass wenn Elena aus dem Gröbsten draußen wäre, wir doch noch heiraten würden. Solange sie lebte, hatte ich die Hoffnung nie aufgegeben. Kurze Frage. Das mit dem Ehemann bei der Brautschau hat ja nicht so gut geklappt, oder? Nee. Okay. Ihr hört es aus dem, was er schreibt, vielleicht schon so ein bisschen raus. Das Hoffen ist umsonst. Mhm. Am 21. Oktober 1931 stirbt Elena. Oh yeah. Und noch viel schlimmer. Als man Karl von seiner Arbeit im Krankenhaus zu ihr ruft, ist es schon viel zu spät. Er kann nichts mehr für sie tun, sich nicht mehr von ihr verabschieden. Er ist traurig, enttäuscht und sauer gleichzeitig. Und das nicht nur, weil jemand sie offensichtlich bereits ihre neuen Kleider und Juwelen beraubt hat. Weil die Familie ja so arm ist, darf Karl sich komplett um die Beerdigung kümmern. Und so wird Elena ein letztes Mal groß herausgeputzt mit all ihren dann doch wieder aufgetauchten Juwelen, im feinen, dann auch wieder aufgetauchten Seidenkleid und in einem Glassarg aufgebahrt. Sie sieht so wunderschön aus, dass dem verliebten Karl fast so ist, als würde sie noch einmal zu ihm sprechen und für ihn singen. Und als am Tag der Beisetzung der Trauerzug in Richtung Erdloch marschiert, rinnen ihm Tränen der Freude die Wange hinab. Seine Elena muss nun nicht mehr leiden, sie ist bei Gott, frei von allem. In seinem wirren Kopf nimmt der Trauerzug, ja, ich sage wirrer Kopf, in seinem wirren Kopf nimmt der Trauerzug die Form einer Hochzeitsprozession an. Am Ende muss seine Braut dann aber doch in das muffige Loch, in die Erde. Was für ein Downer, wow. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Gott, aber stell dir das mal ernsthaft vor, du hättest dein Leben so verbracht und dann heiratest du und in dem Moment, wo deine Braut dann ja sagt und die geht aus der Kirche, fällt dir auf, oh, die wird jetzt hier, oh, in so ein Grab runter und oh, ja. Hoppala. Willkommen beim Podcast für Humorvermittlung. Ja. Sie hat auch nicht ja gesagt. Also auch das noch. Auch das noch. Ja. Ich habe jetzt hier mal so die Zwischenfrage stehen. Was haltet ihr von der Geschichte bisher? Bis jetzt tut mir der gute Mann erstmal leid. Noch mehr sie. Und ich ist schon so ein bisschen die Frage, was er irgendwie ein bisschen abgekriegt hat. Weil einerseits scheint er ja wirklich ordentlich intelligent zu sein, so eine Anstellung zu bekommen, so viele Fähigkeiten. Und auf der anderen Seite aber ist da ja irgendwas einmal völlig Das Gefühl, da ist was schiefgewickelt. Der typische Fall einfach von Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander. Mhm. Und das scheint mir bei dem definitiv zutreffend zu sein. Und ja, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen. Und das hast du so schön gesagt, ja. Dominik. Also die Geschichte geht natürlich noch weiter. Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt fast ein bisschen vermutet, nachdem das mit so einer Geisternummer losgeht, dass es sowas anfängt wie mit dem, aber der Tod kann nicht das Ende für uns sein, wir finden uns danach und... Ich glaube, der buddelt die aus und trägt die dann überall mit. Karl beschließt, in Elenas altes Zimmer einzuziehen. Die Eltern finden das zwar reichlich merkwürdig, awkward, können die Kohle für die Untermiete aber dann doch ganz gut gebrauchen. Das sind die ärmsten Schweine eigentlich. Das stimmt. Jeden Tag sitzt er also in ihrem stillen Kämmerlein, um sich ihr und ihrem Geist nahe zu fühlen. Aber Karl, wie er nun mal ist, kann auch nicht allzu lange irgendwo tatenlos rumsitzen. Außerdem macht er sich Sorgen um Elenas Leichnam, der in einem ziemlich seichten Grab in einem Friedhof ohne Drainage liegt. Und mit der anstehenden Regensaison entnimmt er dann doch lieber seinem Flugzeug ein bisschen Sägetuch und deckt erstmal das Grab notdürftig ab. Aber das Problem ist ja damit nicht gelöst. Ja? Er würde das schon gern permanenter regeln und deswegen muss schnellstmöglich ein Mausoleum her. Er sucht sich einen Steinmetzen und plant ein Mausoleum, wie es Florida noch nicht gesehen hat. Weil es aber genau über dem Grab errichtet werden soll, besorgt er sich zuallererst eine Erlaubnis, den Leichnam vor Baubeginn aus der Erde holen zu dürfen. Und wenn er schon mal dabei ist, kauft er auch gleich noch einen neuen Sarg. Eine Leiche nachträglich umzubetten ist was, was man in Key West in der Zeit nicht so häufig gemacht hat und wahrscheinlich auch heute nicht tut. Ich weiß gar nicht, was mich gerade mehr amüsiert. Der völlig verwirrte und verdutzte Gesichtsausdruck von Philipp oder dass ich dran denken musste, dass es einen offiziellen Kiss-Sarg gibt von der Band. Und ein Blinkehund am Fenster vorbeiläuft. Ja, bitte. Also es passiert nicht so häufig und ich glaube, dass ordentlich Geld in Richtung Leichenbestatter auch geflossen ist, der Karl bei dieser Aktion ganz gut unterstützt hat. Mhm. Das ist halt auch bemerkenswert. Ich meine, offensichtlich hat er wirklich top-notch noch Job nebenbei. Ja, ja. Weil Geld spielt ja gar keine Rolle anscheinend. Ja. Geld spielt wenig Rolle. Zu der Zeit der Geschichte keine Rolle. Also, Es klingt ein bisschen, als würde er irgendwann völlig dem Wahnsinn verfallen und dann seinem Job auch nicht mehr nachgehen zu können. Aber, oder seine Bemühungen werden noch größer. Aber wir werden sehen. Ihr werdet sehen. Also, er buddelt jetzt erstmal diesen Sarg wieder rauf und er sieht nicht mehr ganz so gut aus. Da ist ein bisschen Wasser irgendwie, hat den Sarg beschädigt. Und auch durch Erschütterungen von Friedhofsbesuchern, die da drüber gelaufen sind, dadurch ist der Deckel so ein bisschen eingedrückt. Und mit Hilfe des Leichenbestatters öffnet Karl jetzt das kaputte Holzding und stellt fest, dass das... Moment, ich hätte gedacht, der wäre aus Glas. Nein, das war ja nur zum Aufbauen nochmal. Ein letztes Mal aufbauen und dann kam die natürlich... Aber siehst du, da hat er mal gut aufgepasst. Ja? Also sie packen jetzt den Sarg auf und stellen fest, dass das weiche Innere, das ist ja immer hier so mit Samt und Seide und Zeug ausgepolstert, und stellen fest, dass das weiche Innere und Elenas Körper stellenweise eine ziemlich enge Bindung eingegangen sind. Schon. Also sprüht er erstmal großzügig verdünntes Formalin zur Desinfektion auf die ganze Leiche und dann pobelt er stundenlang in mühsamer Kleinarbeit die Stofffetzen aus dem Gesicht seiner Liebsten. Anschließend hieft er sie gemeinsam mit dem Leichenbestatter aus dem Sarg und in ein frisches Baumwolllaken. Karl werkelt jetzt dann noch die ganze Nacht alleine weiter an hier rum, also der Leichenbestatter geht irgendwann nach Hause. Keine Details. Und am nächsten Morgen kommt er wieder und hilft ihm, sie dann nochmal in Baumwolllaken einzuwickeln, ordentlich mit Eau de Cologne einzusprühen und in den neuen Sarg zu legen. Der neue Sarg kommt dann in einen größeren, luftdichten Metallsarg, der mit 50 Schlössern verschlossen werden kann. 50 Schlösser? Ja, 50 Schlösser. Die sperre ich auch irgendwann mal so weg. 50 Schlösser. Jetzt steht die da halt in dieser Leichenhalle rum, weil es wird ja jetzt dann das Mausoleum gebaut, aber paar Nächte später lässt er sich nochmal den Schlüssel zu dieser Leichenhalle geben und packt Elena nochmal ein zweites Mal aus ihrem Sarg aus. Das heißt aber auch, er macht 50 Schlösser auf. Er macht 50 Schlösser auf, er hat ja die ganze Nacht Zeit. Und einen riesen Schlüsselbund. Ja. Vielleicht ist er auch... Ich erwarte es gleich. Ich vermute mal, es mit einem Schlüssel zu öffnen. Also, Kinder nicht für alles das gleiche Passwort verwenden, das weiß man doch. Aber er packt sie nochmal aus und jetzt kommt's. Er hat einen eigens angefertigten Inkubator-Tank dabei, den er mit einer antiseptischen Spezialnährlösung füllt. Geile Tür, ey. Was geht? Das Ding hat ein Einlassventil und ein Auslassventil, sodass er auch die Flüssigkeit wechseln kann. Und dieser Tank kommt jetzt anstelle des inneren Sargs in diesen größeren Metallsarg und damit ist Karl dann auch jetzt mal zufrieden. Also er hat jetzt seine Elena so gebettet, dass der Verwesungsprozess mehr oder weniger gestoppt ist. Okay. Wenn sie nicht schon längst verwesen gewesen wäre. Naja, sie war jetzt ja nicht so lange in der Erde. Also da reden wir, glaube ich, von maximal Wochen, ja, die sie im Grab war. Aber nach allem, was du so erzählt hast, war sie auch nicht mehr ganz fresh. Sie war nicht mehr ganz fresh, weil der Sarg so ein bisschen eingedrückt wurde. Karl wird sich später dann auch beschweren, dass der Leichenbestatter den Sarg nicht, wenn eine Leiche behandelt wird. So eigentlich behandelt man ja eine Leiche, bevor man sie in so einen Sarg packt, damit die irgendwie auch nicht präpariert. So six feet, under gesehen. Da gibt es ein Wort, oh Gott, ich habe heute Wortfindungsstörungen schon den ganzen Tag. Jedenfalls beschwert er sich, dass sie den Sarg nicht behandelt haben, entsprechend, dass der nicht verwesen kann. Ja. So, und das ist natürlich völliger Quatsch, weil kein Mensch behandelt irgendwelche Särge, um sie irgendwie dann zu verbuddeln. So, das macht man einfach nicht. Ja. Nach rekordverdächtigen 3 Monaten sind die Bauarbeiten an dem Mausoleum beendet. Ein feudaler Prunkbau mit griechischen Säulen, selbstgetöpferten Vasen für Blumen, einem riesigen Kreuz obendrauf oder wie Ben Harrison es nennt, das Taj Mahal der katholischen Sektion. Aber jetzt muss ich doch mal fragen. Ich stelle mir jetzt so einen klassischen Friedhof vor, wo ein Grab neben dem anderen ist. Wo ist denn da Platz, so ein Ding draufzusetzen? Weil wenn du jetzt wirklich nur bei so einem kleinen Grab das draufsetzen würdest, das wäre ja winzig. Wenn du dagegen ein großes Mausoleum draufsetzt, dann werden ja lauter andere Gräber zugebaut. Naja, da hat er halt dem Gemeinderat einfach nochmal einen 50er zugesteckt und hat gesagt, er baut am Friedhof halt ein wenig dran. Ja, er hat wirklich das Land gekauft drumherum, auch so. Also das. Das heißt, da wäre auch mehr Abstand zwischen den einzelnen. Da waren natürlich noch nicht viele Gräber, aber du hast schon recht, das sind schon auch dann unterschiedliche Parzellen oder wie auch immer man das nennt. Und die hätten theoretisch mit anderen Gräbern belegt werden können. Ach, und da war aber noch nicht so viel. Aber da war Platz drumherum und die hat er gekauft, um dann da dieses Mausoleum draufzustellen. Okay. Er lässt auch eine Inschrift an dieses Mausoleum anbringen. Elena Milagro Hoyos, geboren am 31. Juli 1908, gestorben am 25. Oktober 1931, RIP, also RIP, RIP, CT.D. Kosel. Und was genau jetzt dieses CT.D. Kosel heißen soll, ist bis heute nicht so ganz klar. Aber sag doch mal, was RIP steht, das kennt auch nicht jeder vielleicht. Rest in Peace. Also Ruhe in Frieden. Manchmal auch Rest in Pieces. Aber und für was steht der Rest? Genau, da gibt es jetzt die wahrscheinliche Theorie, dass er damit Contessa Damsel Kosel meint. Mhm. Also quasi er hat damit ihr schnell noch seinen Nachnamen aufgedrückt. Ah, okay. Es könnte theoretisch seine Unterschrift sein, aber das D passt dann nicht. Also Count Kosel könnte auf seine Unterschrift hindeuten. Das ist so eine Theorie. Aber vermutlich meint er damit Contessa Damsel Kosel, also seine Frau, die Gräfin. Und eigentlich trägt sie aber derzeit den Nachnamen Mesa von ihrem früheren Ehemann. Also, ist dieses Mausoleum heute noch da? Das gibt's noch, ja. Okay. Ach so, das gibt's noch, ja, doch. Ja. So oder so. Die Tote kommt nach einigen aufregenden Monaten nun endlich in dem Mausoleum zur Ruhe. Wobei, zur Ruhe ist auch so eine Sache. Karl hockt für die nächsten 1,5 Jahre fast jeden Abend in dem Ding neben ihrem Sarg. Betroffenes Schweigen. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt so ein älteres Ehepaar hättest, wo du gesagt hättest, meine Güte, die haben ihr ganzes Leben miteinander verbracht und dann geht sie jeden Tag auf den Friedhof, dann würdest du ja auch sagen, das ist ja rührend, aber schon ein bisschen creepy auch irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, unsere Schallplatte hängt. Das ist irgendwie awkward, das ist irgendwie creepy, das ist irgendwie total komisch. Es wird nicht besser. Mensch, Jürgen, mach mal was, das ist die Story ein bisschen. Ich finde es bis jetzt total romantisch. Eines Abends, als er auf dem Stuhl neben ihr eingedöst war, wird er von einem lauten Knall geweckt. Die Schlösser an dem Sarg waren, so berichtet er es in seinen Aufzeichnungen, wie von Geisterhand aufgesprungen. Ich habe einen Verdacht. Ein Streich, wie ihn seine Elena ihm nur zu gerne gespielt hätte. Außerdem hört er nun auch ein Kratzen im Sarg. Natürlich dauert es nicht mehr als nur ein paar Minuten, bis er die restlichen Schlösser aufgesperrt hat und horchend mit dem Ohr am Ventil hängt. Und da hört er sie, kristallklar in seinem Ohr. Elenas Stimme. Von jenem Abend an spricht er regelmäßig mit seiner toten Nicht-Ehefrau. Sie lachen gemeinsam und ab und zu singt die Tote sogar für ihn. Im Gegenzug bringt er ihr fast täglich Blumen und Geschenke. Okay. Was für ein Romantiker. Kommt mir oder? Gar nicht mit, komisch vor. Alles in Ordnung. Es geht in jener Zeit sogar das Gerücht in Key West um, dass er ein Telefon in dem Mausoleum hat installieren lassen. Ist, glaube ich, ziemlicher Quatsch, weil er hockt ja eh jeden Tag drin. Also wofür ein Telefon? Damit sie Pizza bestellen kann. Das wäre so der klassische Gollum, weil schon einfach nur die Perspektive ändern und er telefoniert mit der Dame. Ja. Eines Nachts entspinnt sich dann folgender, nennen wir es mal Dialog, zwischen... Kurz zurück nochmal zu der Explosion. Gab es da wirklich eine... Explosion? Von oder den, der Knall? Schlössern. Ich habe ja geschrieben, dass er... Ich habe extra explizit geschrieben, dass er es so in seiner Aufzeichnung schreibt. Aber es hätte ja wirklich sein können, manchmal gibt es ja Verwesungsprozesse im Körper, die... Ja, aber sie ist ja in einem Inkubator. Also ich gehe mal davon aus, dass das eine ähnliche Kategorie ist wie die Geistererscheinung in seiner Villa. Diese Verwesungsgase, von denen du sprichst, haben wir das schon mal thematisiert? Ich glaube nicht. Weil das ist ja, der Klassiker ist ja der angeschwemmte Wal. Wenn du da in der Nähe bist, wenn der Wal explodiert, das ist ja echt nicht feierlich. Du kannst jetzt nicht meine romantische Geschichte mit einem explodierenden Wal vergleichen. Was ist da los? Okay, ich entschuldige mich offiziell und bitte fahr davon. Ich sage ja, sie ist ja mehr oder weniger wie ein Formaldehyd eingelegt. So, ist nicht ganz Formaldehyd, glaube ich, aber so in der Art. Also du meinst, da explodiert nichts mehr? Der Verwesungsprozess ist gestoppt. Okay, gut. An der Stelle. Also davon kann man mehr oder weniger ausgehen. Also nicht komplett, aber sie ist gut eingelegt. Ja. Yeah. Gut abgehangen. Ja. Yeah. Dry aged. Also, eines Nachts entspinnt sich folgender, wie gesagt, nennen wir es mal Dialog zwischen Karl und, ich vermute, Karl. Wo Elena sagt, liebst du mich, Carlos? Elena, warum sagst du denn so etwas? Du liebst mich noch, Carlos, nicht wahr? Natürlich liebe ich dich. Warum würde ich dich sonst jede Nacht besuchen? Sag mir, Carlos, bin ich wirklich tot? Nein, Elena, du bist nicht tot. Dein Körper schläft, dein Geist träumt. Carlos, wo lebe ich? Dann kommt dramatischer Donner im Hintergrund, als gerade ein Gewitter aufzieht. Du wohnst in einem kleinen Häuschen, das ich für dich gebaut habe. Ich habe es errichtet, um dich zu beschützen. Ich wollte, dass du sicher bist. Ist das auch dein Haus? Nein, Elena, ich komme hier nur zu Besuch her. Noch mehr Donner? Carlos, hör mir zu. Ich will mit dir nach Hause gehen. Ich will mit dir zusammen sein. I knew it. Und mit Wahnsinnigen kenne ich mich aus. So etwas sagt man zu einem Graf Karl von Kosel nicht zweimal. Er mietet eines der verlassenen Häuser an, die direkt an den Friedhof grenzen, besorgt sich ein paar Decken und einen kleinen Bollerwagen und schreitet eines Nachts zur Tat. Er wirft ein schwarzes Tuch über den Zaun vom Friedhof, sodass man den Weg nicht einsehen kann. Also das ist ein Tipp, den sie ihm gibt. Wie auch immer. Voll clever. Dann packt er den Sarg auf den Wagen, so wie er beschreibt, mit Hilfe von irgendwelchen anderen Geistern, weil so ein Sarg ist ja auch ganz schön schwer. Und dann kartet er mit dem Bollerwagen seine Liebste zum offenen Fenster an dem angemieteten Unterschlupf. Dort hieft er den Sarg, auch das muss unmenschlich schwer gewesen sein, von dem Bollerwagen durch ein Fenster. Er bricht dabei auch nur einmal komplett zusammen, so, ruiniert sich seinen Filzhut und seinen Frack. Habe ich erwähnt, dass er einen Frack trägt dabei? Du hast doch nicht erwähnt, dass er einen Filzhut trägt. Also ich mache in der Zwischenzeit jetzt mal ein Foto von Philipp, weil den Blick, den er... Also das ist wirklich dieses völliges Entsetzen. Und dann besudelt er sich auch noch großzügig mit einer übelriechenden Flüssigkeit, die aus dem Sarg austritt. Nach vollbrachter Arbeit, also er hat den Sarg in das Zimmer gehievt und alles abgeschlossen. Er wäscht sich dann in dem Haus mit billigem Fusel, weil es kein fließendes Wasser gibt, und schlendert nach Hause, denn er wohnt ja immer noch bei den Hoyos. Ein Bad wird wohl nicht gereicht haben, um den Geruch loszuwerden an dem Mama, Abend. Papa, ich bin zu Hause. Wasch mich. Aber was soll's, er hat jetzt erstmal Schritt 1 vollständig vollbracht. Aber es war ja nur Schritt 1. Zwei Nächte später holt er den Sarg dann mit dem Auto ab und fährt Elena zu seinem Flugzeug. Resi, ich hol dich mit meinem Traktor ab. Oh Gott. Und jetzt ist seine heißgeliebte Braut dort, wo er sie haben will. In dem Flugzeug, das er für sie gebaut hat. Oder gebaut haben würde. Es ist ja immer noch ein Wrack mit Flügeln. Also ohne Flügel, sorry. Aber immerhin hat es eine Tür und ist abschließbar. Und jetzt muss er sich natürlich erstmal wieder um seine Elena kümmern. Sie ist in erbärmlichem Zustand. Hände und Füße haben begonnen, sich zu zersetzen. Die Augen sind in die Höhlen eingefallen. Madenlarven haben sich an verschiedenen Körperstellen festgesetzt. Also ist natürlich, ist die schon verwest. Aber nicht mehr geil. Nicht mehr. nicht mehr geil. Also das hat natürlich auch, ist da irgendwie die Flüssigkeit, war dann nicht mehr ganz in diesem Tank drin. Mhm. Und wenn man das nicht regelmäßig tauscht, also ist natürlich schon ein bisschen fortgeschritten, der Prozess. Aber es ist nicht so wie ein Wal. Darauf wollte ich, glaube ich, hinaus. Okay, gut. Es wird viele Nächte dauern, Elena zu reinigen, die teils fest mit der Haut verbundenen Baumwollfetzen vorsichtig zu lösen, die Hände und Füße zu verbinden, die Nase mit einer Schiene zu richten, die Augen durch Glasaugen aus dem Ärztezubehörkatalog zu ersetzen und den komisch verdrehten Arm mit einer komplexen Seilzugkonstruktion behutsam zurück in die richtige Position zu bringen. Ich würde mich echt interessieren, was ihr macht, wenn ich euch einfach auf dem Tisch speie hier. Da würde ich mich fragen, ob es dir gut geht. Und irgendwie die Aufnahme erstmal unterbrechen. Ah, das ist ja ganz schön lieb von dir, vielen Dank. Ja, ja. Jetzt wirst du mich nicht mehr lieben, oder? Hört Karl eines Nachts seine Liebste fragen. Und es trifft ihn mitten ins Herz. Er, der all das auf sich genommen hat. Er, der sie jetzt so sehr liebt wie nie zuvor. Er, der sie innig auf die Lippen küsst, um sie vom Gegenteil zu überzeugen. Und sie anschließend in ihr Brautkleid steckt, ihr ein Krönchen aufsetzt und sich eng anschmiegend zu ihr legt. Oh Gott, Gnade, ich höre die Gnade. Nee, nee. Jetzt gibt's, ihr wolltet die Romantik, jetzt kriegt ihr Romantik. Ich glaube, mir ist ein bisschen kurz hochgekommen. Oh Gott, ich stimme nur gerade so vor, ob sie am Ende einfach in so einem Doggy-Bag noch mit ihm reist. Im Kampf gegen die Maden und anderes Ungeziefer macht Karl seiner toten Frau einen Pflasterverband mit Öl, Wachs und Seidenbinden, was mehr oder weniger versehentlich dazu führt, dass er eine Art permanente Totenmaske erstellt. Später weitet er... Ist alles okay? Ich habe einen Beinkrampf. Weitet er das Verfahren auf den ganzen Körper aus, sodass er seine Elena nach und nach mumifiziert. Ja, natürlich. Er füttert sie auch mit ganz kleinen Dosen an Wein und Früchten. Und ich möchte mit euch wetten, dass das so ein wie ein Vogel vorkauen und in den Mund schieben Ding ist. Wow! Wir müssen echt eine Triggerwarnung vor die Sendung setzen. Warum? Wenn man irgendwas mit Ekel Wow. Ist doch alles noch nicht schlimm. Oh Gott, bitte Gnade. Nach seinen Aussagen kehrt durch seine fürsorgliche Pflege langsam das Leben in seine Braut natürlich zurück. Naja gut, Maden sind auch Leben. Sie legt an Gewicht zu und ihr Haar wird wieder seidiger und lebendiger. Ja, Maden, Raupen und Würmer und... Dann, wir sind mittlerweile im Jahr 1934. Muss Karl einen herben Rückschlag einstecken. Mir fällt der Kopf ab. Der Hund nimmt dein Bein mit. Nein. Gibt es nicht so einen Animationsfilm, wo irgendwie eine mit einer Zombie-Frau zusammen ist und da fällt mal der Kopf ab oder sowas? Ja. Ich glaube, gab es so einen lustigen Animationsfilm. Noch witziger als das hier? Ist echt alles okay, Dominik? Nein. Soll ich euch von dem Rückschlag erzählen? Oder? Nein, bitte nicht. Können wir das abbrechen an der Stelle? Danke. Das ist gar nicht so schlimm. Der fürs Krankenhaus verantwortliche Offizier stirbt und dessen Nachfolger... Das war echt gar nicht schlimm. Stört sich an Karls Flugmonstrum im Hinterhof. Also er muss sich eine neue Bleibe suchen. Das ist auch das Einzige, was man sich, finde ich, bei ihm stören könnte. Nichts sonst ist annähernd kritisierenswert. Ihm werden daraufhin ein paar eingefallene Reste eines Schlachthauses am Strand angeboten. Das bedeutet zwar viel Arbeit, aber dafür ist die Aussicht geil. Also nimmt Karl an und beginnt mit dem Wiederaufbau einiger Hütten da am Strand. Er selbst spricht an der Stelle von einem großen Hangar, den er da aufbaut für sein Flugzeug. In Wirklichkeit handelt es sich aber um nicht viel mehr als ein paar windige Schuppen. Er installiert dort auch wieder eine Menge medizinischen Kram, darunter ein Röntgengerät und einen 1-Million-Volt-Transformer. Beim Transport des Flugzeugs bittet der Mario, das ist der Ehemann von Elenas Schwester, um Hilfe, der in seiner kruden Gedankenwelt wohl irgendwie ja sein Schwager ist. Dann, nach seiner Logik. Naja, klar. Der holt erstmal die Polizei. Nee, der weiß ja nichts von seinem Glück. Und die beiden hängen das Flugzeug hinten an Karls Wagen und kacheln damit durch die Stadt. Und der Mario sitzt oben auf diesem Flugzeug und winkt noch irgendwie den Kindern zu und den Leuten, die in der Stadt natürlich dumm schauen, wenn jemand hier mit dem Flugzeug durch die Straßen fährt. Und auch Elenas Eltern denken sich nichts dabei, bei denen die Prozession direkt vorm Haus vorbeikommt. Karl ist jetzt noch dabei, sich in seiner neuen Bleibe einzurichten. Da erhält er eine Nachricht aus Zephyr Hills. Taffy Hills, ihr erinnert euch? Der war da zuerst in den USA. Genau, da ist auch noch seine Frau und seine Töchter. Die Doris. Also, die hat gar nicht was verpasst, die Gute. Jetzt nur noch eine, jetzt nur noch eine Tochter. Oje. Die andere ist nämlich gestorben. Hm. Er beschließt, weder zur Beerdigung zu fahren, noch Geld hinzuschicken. Weil all seine Zeit und sein Geld gehen gerade für seine Elena drauf. Schau mich nicht so an, Dominik. Es bricht mir das Herz. Ich habe extra meine Papi-Augen ausgepackt. Nein, es macht mir Spaß. Ja. Als ob ich das nicht wüsste. Also, ich finde es spannend, dass er das so ignoriert, dieses Thema mit seiner Tochter, denn er selbst hat ja durchaus interessante Ansichten über den Tod. Er ist nämlich überzeugt, dass jeder Mensch zweimal stirbt. Der erste Tod, den wir gemeinhin als endgültig verstehen, ist in seiner Vorstellung nur sowas wie ein Schockzustand, von dem sich der Körper mit ein bisschen Hilfe von außen natürlich wieder erholen kann. In den meisten Fällen führt aber das Präparieren durch den Leichenbestatter schon dazu, dass das nicht mehr möglich ist. Also in seiner Vorstellung bringen eigentlich die Leichenbestatter die Leute erst so richtig um. Ah. Also bis dahin sind die noch gar nicht richtig tot, aber dadurch, dass die dann behandeln entsprechend, können die nicht mehr. Gerade ein bisschen so in diese Weltuntergangsfolge von. Können die nicht mehr aufwachen. Von einem der letzten unserer Folgen passen. Ein bisschen, ja. Es gilt als sicher anzunehmen, schreibt er, dass in der Vergangenheit viele Tausende unglücklich getötet wurden durch postmortale Einbalsamierung und allzu eiliges Bestatten. Die moderne Wissenschaft ist weit genug fortgeschritten, um zu beweisen, dass der Tod keineswegs final ist. Naja, dann legen wir mal Strom an die Gute an oder was kommt jetzt? Er hat natürlich den Bestatter entsprechend genau instruiert und so kann er jetzt ganz behutsam und gemächlich mit der Wiederbelebung seiner Geliebten anfangen, also die vorbereiten. Wie viele Monate ist sie jetzt schon tot? Wir sind jetzt so im Jahr 4 ungefähr. Okay. Glaube ich jetzt. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, aber ungefähr. Also er fängt jetzt mit weiteren Behandlungen an von dem Leichnam. Also sie wird jetzt regelmäßig mit allerlei Lotionen und Lösungen eingeschmiert. Zwischenzeitlich konstruiert er einen neuen Inkubator, der einen vollautomatischen Flüssigkeitstauscher hat, sodass sie kontinuierlich in so einem 24-Stunden-Zyklus von einer exakt temperierten Nährlösung umspült wird. Also okay. Die Flüssigkeit wechselt automatisch durch, so dass alle 24 Stunden die Nährlösung komplett neu in diesen Inkubator läuft. Mhm. Ab und zu holt er sie aus dem Tank, um sie etwas zu küssen und sie minutenlang mit Röntgenstrahlen zu behandeln oder sie auch mal etwas ausruhen zu lassen. Regelmäßig spielt er außerdem auf seiner selbstgebauten Orgel die alten deutschen Klassiker. Ding dong, die Hexe ist tot. Und es wirkt. Der Leichnam sieht nach einiger Zeit viel lebendiger und noch hübscher aus. Und noch mehr Maden. Und er hat auch kräftig zugenommen. Also er wiegt sie auch regelmäßig von 30 auf 90 Pfund. Eieieiei. Und Karl hat sich fest vorgenommen, bei 100 Pfund will er einen Wiederbelebungsversuch wagen. Aber es ist die Zeit der großen Depression und in Key West sind viele Strandräuber und ganz zwielichtiges Gesocks unterwegs. Die machen immer wieder die Gegend um seine Bleibe unsicher. Auf also, der Suche nach Kadavern. Ich wollte gerade sagen, klauen sie jetzt sie einfach. Nee, es war tatsächlich auch so, dass da sind ja viele Schiffe angelandet in der Gegend und dass teilweise da Leute unterwegs waren, die mit falschen Leuchten am Ufer Schiffe bewusst auf Klippen gelotst haben, um dann die Ersten zu sein, die am Wrack sind, weil der Erste, der am Wrack ist, darf es quasi offiziell plündern und bergen. Ach. Und so müsst ihr euch die Zeit ungefähr vorstellen. Also da waren natürlich einige zwielichtige Gestalten unterwegs. Und Depression, weil die Zeit wirtschaftlich ging gar nichts mehr. Hohe Arbeitslosigkeit, Leute in der Not haben alles gemacht, um an Geld zu kommen. Genau. Und das führt ihn jetzt dazu, dass er sicherheitshalber seine Elena wieder aus dem Inkubator nimmt und sie nochmal in eine dicke Schicht Seidenlotion einpackt und dann zwischenzeitlich auch wieder in den Sarg irgendwie so ein bisschen versteckt. Und um ganz sicher zu gehen, schläft er jede Nacht an ihrer Seite. Und dann fegt 1935 auch noch ein Hurrikan über das Liebespaar hinweg, aber auch das bringen die beiden relativ unbeschadet hinter sich. Oh. Das Fest der Liebe des Jahres 1935 verbringt Karl freilich in trauter Zweisamkeit mit seiner Liebsten. Es gibt einen kleinen Baum, viele Geschenke und Mund-zu-Mund-Weinverköstigung. Kurze Frage, er arbeitet aber immer noch regulär. Naja, das ist jetzt dann auch, es kommt hier glaube ich jetzt in ein paar Absätzen. Okay. In der Zeit der großen Depression verliert er tatsächlich auch seinen Job. Mm. Und dann passiert es. Eine leichte Bewegung ihres Brustkorbs. Fast wie ein Atmen. Karl holt sofort sein Stethoskop und lauscht einem schwachen Rauschen, das in seiner Geliebten immer wieder ansteigt und immer wieder abebbt. Aber kein Herzschlag. Also runter mit den Klamotten und genauer untersuchen. Doch Fehlanzeige. Die wieder Dominik schaut mega happy und begeistert. Die Wiederauferstehung muss wohl doch noch etwas warten. Vor allem auch in dem Moment doch runter mit den Klamotten. Das sind Dinge, die man hören will in dem Moment. Ja, ich zaubere Bilder in eure Köpfe. Ja, ich habe leider zu viel Fantasie. Die zwei romantischen Jahre allein mit seiner Geliebten am Strand verlaufen jetzt ja eh schon nicht so ganz ohne Zwischenfälle. Als die Stadt dann aber anfängt, die Stadt den Strand von alten Ruinen zu befreien, also Zeit der großen Depression, die versuchen jetzt Geld in die Wirtschaft zu pumpen und beschäftigen Leute damit, irgendwie alte Ruinen abzureißen oder irgendwie im Baugrund irgendwie zu schließen und so weiter. Jetzt sprengen die aber unter anderem auch so alte Betonpiers in seiner unmittelbaren Nähe, was jetzt so rum Schuppen doch durchaus nicht gut bekommt. Nicht so gut tut. Und er denkt jetzt wieder über einen Umzug nach. Diesmal hilft ihm ein befreundeter Fischer namens Frank, der unserem Grafen auch schon beim Arbeiten an der Strandhütte und dem Hurricane beigestanden hat. Also lernt da dann auch Nachbarn kennen, sozusagen. Und kommen Sie mal vorbei. Meine Frau macht ausgezeichneten Kuchen. Stell dir mal einfach so ein Dinner-Essen vor, wo sie hier einfach einladen. Schatz, schau mal, wen ich mitgebracht habe zum Dinner, unsere Nachbarn. Nee, also tatsächlich Frank würde ihn jetzt eine Weile begleiten und der hat aber, glaube ich, keine Ahnung, was da wirklich abgeht. Karl findet jetzt ein kleines Häuschen mit Garten und ganz wichtig, einer großen Gartenhütte, etwas abgelegen in der Flagler Avenue. Er braucht angeblich fast den gesamten Mai 1936 und 20 Fahrten mit dem Transportlaster, um sein ganzes Zeug in seine neue Bleibe zu karren. Ja, bei den Sachen, die er alle baut, ich sag nur so diese Hochspannungsapparaturen, die er gebaut hat, völlig wahnsinnig. Und dann braucht er noch eine Fahrt mit dem Auto, um das Flugzeugwrack abzuschleppen. Hey, dieses Flugzeug. Ich finde es ja ein bisschen schade, dass du uns gespoilert hast, dass mit dem nichts mehr passiert. Das ist tatsächlich so. Das hängt so wie das Damoklesschwert, dass er das dann irgendwie im letzten finalen Akt dass er ins All fliegt damit. Ja, und es auch schafft. Übrigens, da habe ich es jetzt, verliert Karl in jener Zeit der großen Depression auch irgendwann seinen Job im Krankenhaus. Ja. Er war ja eh kein Arzt, aber es kommt ihm auch irgendwie entgegen, weil er bringt seine Zeit ja auch so ganz gut rum. Mhm. Kohle kriegt er nach eigenen Angaben aus Patenten für seine Erfindungen und Ratenzahlungen, die er für den Verkauf eines Unternehmens damals, als er noch in Deutschland gelebt hat, erhält. Also das ist das, was er sagt. Die wahrscheinlichere Theorie ist, dass er von der deutschen Armee für seinen Dienst im Ersten Weltkrieg noch entlohnt wird. Also so oder so, er marschiert regelmäßig zur Postfiliale, holt sich da einen Check-up und er hat jetzt viel Zeit, die er mit seiner Elena verbringen kann. Und dann hat er noch den Fischerfreund Frank, der täglich frischen Fisch zum Essen ranbringt. Fischerfreund Frank bringt frischen Fisch. Und dann legt er sich noch ein paar Hunde zu. Also, das Leben ist eigentlich ziemlich gut. Ich habe nur gerade etwas Angst, dass die Hunde sich an seiner Frau vergehen. Nö. Oder ein bisschen kosten oder... Nö. Das Leben wird sogar noch besser im Juli 1936, als Elena tatsächlich das Reich der Toten verlässt und zu ihrem Carlos zurückkehrt. Wie lang zieht denn der das durch? Dieses Wiedererwachen war so real, schreibt er später, dass ich mich selbst überzeugen musste, dass es sich nicht nur um eine Erscheinung oder Täuschung handelte. Ist klar, ne? Lass euch das mal kurz durch den Kopf gehen, den Satz. Ich wollte sagen, man hat deine Augenbewegung, dein skeptisches Links-Rechts gucken, gar nicht gesehen in dem Podcast man, natürlich. Wart ihr schon mal Menschen gegenüber, der halt wirklich so völlig verrückte Sachen gesagt hat? Weil das Ding ist ja... Ich war mal so einer. Ja. Ah, da kannst du dir vielleicht erzählen. Ne? Aber das Problem ist ja, dass die ja nicht denken, dass sie verrückt sind. Das heißt, der hockt dir gegenüber, schaut dir ins Gesicht und erzählt dir halt einfach die Geschichte von der Bär mit der Schere. Ja, das ist ja auch diese Geschichte mit den Verschwörungstheorien. Wenn du da sozusagen irgendwann dich selbst so reingefuchst hast, dass du dieses Weltbild, das da irgendwo drin steckt, oder diese Wahrheiten für dich aufgenommen hast als, ja, das ist so, wie soll man dich davon wieder abbringen? Weil sozusagen der Trick an so Dingen, die sind ja auch immer so ein Zirkelschluss, die begründen sich ja immer irgendwo in sich selbst und sind damit irgend so ein Stück weit wasserdicht. Mhm. Jetzt ist irgendwie der Moment vorbei, an dem ich die Anekdote noch hätte erzählen können. Ja, komm, erzähl. Erzähl mir davon. Also ich hatte mal einen Motorradunfall und war daraufhin eine Woche in der Psychiatrie, weil ich aufgrund der schweren Verletzungen und keine Ahnung, der Medikamente mich mit Leuten unterhalten habe, die gar nicht da waren. Und unter Todesangst aus dem Bett gesprungen bin. Oh Gott, du Arme. Und solche Dinge. Und das war eigentlich alles nicht so schlimm, bis zu dem Moment, als ich gemerkt habe, dass ich spinne. So, irgendwann wurde es langsam besser und ich habe gemerkt, dass ich mit Leuten spreche, die nicht da sind. Und das war richtig schlimm. Das, was du sagst, so, dass du, wenn du so selbst in deiner Welt verstrickt bist, ja, da können schlimme Dinge passieren, aber das ist insgesamt nicht so schlimm, wie wenn du merkst, ja, dass du verrückt bist. Ein bisschen loco. Mm. Also es war dann nach 3-4 Tagen alles wieder vorbei. Aber es ist ja auch tatsächlich der Fall, dass Leute, die unter Vergesslichkeit im Alter leiden, also wo es dann richtig in Richtung helft mir bitte auf die Sprünge, Alzheimer geht, dass die oft ganz wild und aggressiv werden, wenn sie merken, oh, ich fange an, Sachen zu vergessen, mich nicht mehr erinnern und bin mir dessen bewusst. Genau, das ist der schlimme Moment. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schlimmer Moment für viele. Deswegen, ach nee, ich sag's jetzt nicht. Ich rede lieber weiter hier. Wo waren wir? Ach ja, sie hat sich bewegt. Als ich sie ansah, bemerkte ich, dass sich die Finger ihrer rechten Hand bewegten. Und als ich ihre Hand in die meine nahm, fühlte ich, wie entspannt und weich sie wieder wurde. Nur mit Mühe kann Karl seine Elena davon abhalten, sich aufzurichten. Natürlich. Stattdessen springt er auf, um ihr eine kräftige Rinderbrühe zu kochen. Mhm. Als er wiederkommt, findet er sie komplett erstarrt vor. Keine Lebenszeichen. Sie hätte doch lieber eine Hühnerbrühe gewollt. Ich wusste, dass du es sagst. Ich wusste es. Die Enttäuschung ist natürlich groß. Und noch größer ist die Angst, dass er, ihr erinnert euch, jeder Mensch hat quasi 2 Tode. Mhm. Und dass er jetzt die Chance auf das 2. Leben gerade mit ihr verpasst hat. Und das alles nur, weil in dieser Flagler Avenue nicht genug Platz für sein medizinisches Equipment ist. Also jetzt, er hat alles mitgenommen, aber er konnte es nicht aufbauen. In dem geht Häuschen. Jetzt die Düse. Jetzt hat er so ein bisschen Angst um sie. Ja? Es ist jetzt noch nicht ganz klar. Ja? Also er ist sich noch nicht ganz sicher, dass es wirklich so ist. Und er muss natürlich das jetzt genauer untersuchen. Und als er wirklich seine Frau sich nochmal genauer vornimmt, stellt er einen erneuten Insektenbefall fest. Also badet er den Leichnam. Sag ich doch. Also badet er den Leichnam erstmal wieder in irgendeiner komischen Lösung und dann noch wacker in Eau de Cologne, bevor er nochmal eine und dann noch eine Schicht Seidenwachs auflegt. So in der Art geht es jetzt für eine Weile weiter, aber Elenas Zustand verbessert sich über die Zeit nicht gerade. Komisch. Sie verliert mehr und mehr an Flüssigkeit und damit auch an Gewicht und außerdem fällt sie jetzt auch so langsam in sich zusammen. Die Jahre ziehen vorbei. Der zieht echt durch. Und als sich Karl im März 1940 die Rippen bricht, wird er sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst. Ich wollte gerade sagen, wie alt ist denn der gute Mann inzwischen? Der geht jetzt, glaube ich, langsam in Richtung 70. Wann ist er geboren? 77 ist er geboren. Ist ja auch für das Jahrzehnten kein schlechtes Alter. 63 ist er. 63. Ja. Also er bricht sich irgendwie auf dem Boot, rutscht er irgendwie aus und bricht sich die Rippen. Und das bringt ihn dann ein bisschen ins Grübeln. Und er investiert jetzt ein bisschen Zeit in das Mausoleum, weil er ja davon ausgeht, dass er da auch irgendwann mal landen wird. Aber irgendetwas stimmt nicht. Also irgendwas in der Zeit lässt ihm keine Ruhe. Elena, die Stimme in seinem Kopf, wird zunehmend unruhig und sie weist ihn mehrmals an, sie in Sicherheit zu bringen, sie zu verstecken. Aber er denkt da erstmal gar nicht weiter drüber nach. Am 14. September wird Karl geweckt, weil Elena stark zittert. Und das ist ein böses Omen für das, was 2 Wochen später passieren soll. Wer genau weckt ihn da? Das Zittern von seiner Frau. Ach, die neben ihm, Fischer. Die neben ihm liegt. Okay, klar. Stellt euch mal kurz vor, ihr wohnt in einer überschaubaren Gemeinde. In Key West kennt jeder jeden. Und da wohnt auch jemand, wie Karl. Das ist der mit der Braut. Jemand aus dem fernen Ausland. Jemand, der so gut wie nie unter Leute geht, der außerdem seine Schecks von der Post, der geht nur unter Leute, um seine Schecks von der Post zu holen und Unmengen an Seife und Eau de Cologne zu kaufen. Außerdem hat er sich ein kaputtes Flugzeug mit absurd großen Reifen in den Vorgarten gestellt. Geiler Typ. Und es ist jemand, der sich in eine 30 Jahre jüngere Frau verschossen hat. Und die zwar seit circa 20 Jahren tot ist. Und zwar so sehr, dass er 2 Jahre lang jeden Abend in ihrem Mausoleum hockte. Und von einem Tag auf den anderen aber nicht mehr. Mhm. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Ja, cool. Klar ist, dass die Leute sich das Maul über ihn zerreißen. Und es geht schon eine ganze Weile das Gerücht rum, dass seine heißgeliebte Elena eventuell nicht mehr in dem Sarg liegen könnte. Am 28. September findet der Friedhofswärter dann Elenas Mausoleum aufgebrochen vor. Auch der Sarg ist geöffnet worden, jedoch nur der äußere. Was? Der innere ist nach wie vor fest verschlossen. Moment. Ach so, vielleicht Grabräuber? Ja. Also oder irgendwie Jugendliche oder sonst was. Oder jemand, der wirklich jetzt das wissen wollte so und dann vielleicht gestört wurde. Also ich glaube, das wird nicht aufgeklärt, wer das war. Aber daraus bringt jetzt Elenas Schwester auf den Plan. Also Nana heißt die. Und das ist die Frau von dem Umzugshelfer Mario, von dem wir es gerade schon hatten. Und die fährt jetzt zu Karl und verlangt von ihm, dass der Sarg geöffnet wird, damit sie sich vergewissern kann, dass mit ihrer Schwester alles in Ordnung ist. Okay. Nur mit Mühe, Not und der Hilfe des Leichenbestatters kann Karl Nana davon überzeugen, dass es keine gute Idee ist, einen Sarg zu öffnen, in dem ein seit nunmehr 9 Jahren vor sich hin verwesender Leichnam liegt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Willst du das wirklich sehen? Also willst du nicht lieber einem Friedhofswärter sagen, hier ist Geld, guck mal, ob da die drin ist und sag's mir einfach. Ist auch nicht mit dem Sauerstoff, ist auch nicht so geil, oder? Die Frage ist auch, ob man das überhaupt noch sehen kann, wer da drin liegt, so nach 9 Jahren. Naja, ob was drin liegt, wirst du... Das schon, aber ob du das wirklich noch zuordnen kannst, so weiß ich nicht. Bitte sag mir, dass du da keine Bilder hast für die Shownotes. Das kommt tatsächlich stark darauf an, wie die Erdbeschaffenheit ist und wie auch die... Er hat mir nicht geantwortet. Er hat mir nicht geantwortet. Schon und zum Beispiel, ob du Lehmboden hast und ähnliches, das hängt ganz krass davon ab, ob der Friedhof so standardmäßig unter Wasser ist und ähnliches. Ich glaube aber tatsächlich, dass jetzt dadurch, dass sie an der frischen Luft ist, dass es das auch nicht unbedingt besser macht. Das was ich meinte, in dem Moment, wo du es quasi exposed to Oxygen, ist das, glaube ich, nicht so geil. Also ich glaube, so Sand mit Wasser umspült, immer wieder hoch und runter müsste am schnellsten gehen. Auf und so Lehmboden und dann ständig unter Wasser ist, glaube ich, richtig mega konservierend. Ja, mega konserviert. Also ich meine, sie war ja in diesem Metallsarg und also mal angenommen, sie wäre wirklich in einem Holzsarg, in diesem Metallsarg, der luftdicht abgeschlossen ist, dann weiß ich nicht, dann gut eingetuppert. Geht's wahrscheinlich auch nicht so schnell. Ich kann nicht glauben, dass wir darüber diskutieren. Ja. Es ist echt so, what the hell, wir sollten uns nicht auf sein Niveau runterlassen. Es gibt so einen Bestatter-Podcast, vielleicht sollte man da mal nachfragen. Ja, nicht nur einen. Ja, inzwischen gibt es mehrere tatsächlich, stimmt, ja. Sehr gut. Okay, also Nana lässt sich jetzt mal kurz davon beruhigen, also davon abbringen, da wirklich jetzt den Sarg aufzumachen. Wenn du jetzt auf den deutschen Rapper eingehst, dann drehe ich am Rad. Welchen deutschen Rapper? Kennst du nicht Nana noch von früher? Nee, ich hätte jetzt lieber gefragt, ob der Erfinder von Tupperware auch einen passenden Sarg dazu hatte, als er beerdigt wurde. Oder sie, keine Ahnung. Ich lese einfach weiter. Schon am 1. Oktober bestellt Nana Karl wieder ins Mausoleum. Sie ist völlig mit den Nerven runter. Bitte öffne den Sarg, fleht sie, und lass mich Elena in ihrem Sarg sehen. Oder ich werde noch verrückt. Wenn ich sie nur sehen könnte und wüsste, dass mit ihr alles in Ordnung ist, ich wäre ja schon zufrieden. Gott, ey, die arme Frau. Alles klar, lenkt Karl schließlich ein. Ich will ja nicht, dass du durchdrehst. Ich werde dich Elena sehen lassen. Lass uns das aber in Ruhe unter uns besprechen. Das ist kein Thema für die Öffentlichkeit. Und jetzt wird er wie so ein schlechter, es ist so, wie heißt es nochmal, Ocean's 11, aber in dem Fall nur Ocean's 1, dass er dann die Leiche da wieder zurückbringt. Oder er nimmt Nana und Mario mit zu sich nach Hause und zeigt ihnen Elena. Wirklich? Ja. Komm her, Nana, und sieh, wie schön Elena in ihrem Bett ruht, in ihren seidenen Kleidern und mit all ihrem Schmuck. Komm her und schau, es könnte ihr nirgendwo besser gehen. Ich denke, das sollte dich beruhigen. Ich gebe ihr auch immer Wein und schau, wie sie zugelegt hat und sich bewegt. Ihr könnt euch vielleicht denken, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Es freakt mich leicht out. Minimal. Am 5. Oktober 1940 fährt eine lange Kolonne an Wagen, angeführt von 2 Sheriffs und abgeschlossen von einem Leichenwagen, in die Flagler Avenue. Karl gibt bereitwillig und wahrheitsgemäß zu allen Anschuldigungen Auskunft. Und weil er keine Erlaubnis hat, eine Leiche bei sich zu Hause rumliegen zu haben, wird er verhaftet, abgeführt und kurze Zeit später dem Richter für eine Anhörung vorgeführt. Der erscheidet auf 1.000 US-Dollar Kaution und weil Karl die nicht hat, muss er bis zum Prozess hinter Gitter. Okay. Kann man denn eine Genehmigung haben, eine Leiche daheim zu haben? Na, bestimmt als Präparator oder ähnliches. Ja, aber doch nur temporär. Ich möchte Bestatter werden. Ich möchte üben an Oma. Oh Gott. Naja, es gibt sicherlich Umstände, unter denen du für eine begrenzte Zeit eine Leiche zu Hause haben darfst. So zur Aufbauung, bitte, vor der Beerdigung. Bitte erinnere mich dran, dass ich mich da nicht einlese. In der Universität, wo auch immer. Also Karl hat jedenfalls keine, wenn ich das noch nicht erwähnt habe. Ja. Von jetzt auf gleich ist Karl ein absolutes Medienspektakel. Überall sind plötzlich Pressefotografen und Reporter und die Geschichte schlägt weit über die Landesgrenzen hinaus hohe Wellen. Aber das ist schon interessant, ne? Weil aus Außensicht könntest du jetzt denken, der gute Mann hätte eine Zuneigung zu Toten, also so eine Nekrophilie, aber in seinem Bild ist sie ja nicht tot. Große Zeitungen jener Tage nennen Karl einen der wahrsten Romantiker aller Zeiten. Oh. Von einem Verbrechen ist eigentlich nirgends etwas zu lesen. Und das finde ich bemerkenswert. Ja. Auch die Öffentlichkeit ist auf Karls Seite. Vor seiner Gefängniszelle stehen die Besucher Schlange. Menschen bringen ihm Obst und Geschenke. Junge Mädels kommen scharenweise herbei, um den großen Romantiker zu sehen. Und ein Anwalt meldet sich, weil er Karl gratis verteidigen möchte. Forbidden love, go straight to your heart. Nur, aber ja. Er hat auch tatsächlich nie Schnickschnack gemacht mit Leichi. Da reden wir gleich noch drüber. Oder auch hoffentlich nicht. Nur eine ist ihm nicht allzu wohlgesonnen. Nana. Die Schwester. Seine Schwester. Ihre Schwester. Also ja, von ihr. Ja, ja. Die macht auch eine amtliche Szene bei der Anhörung vor Gericht, wohingegen Karl den besonnenen und auskunftsfreudigen Gentleman mimt. Ja, vor allem, er hat auch einfach so ein Bildungsniveau, dass wenn er da vor Gericht abrockt, Alter, Vater, das ist übel eigentlich. Nur bei einer Frage sagt er nicht ganz die Wahrheit. Graf von Kosel, haben Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt in den 7 Jahren, in denen Sie sie gehabt, was auch immer haben, haben Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt sexuell an der Leiche von Elena Hoyos vergangen? Ach komm! Nein, das habe ich nicht, euer Ehren. Wie sich erst viel später herausstellen wird, hat Karl sich bei der Rekonstruktion von Elenas Brüsten besondere Mühe gegeben und im Vaginalbereich einen Schlauch ungefähr mit Penisdurchmesser und etwas Baumwolle installiert. Und damit natürlich dann auch getrocknetes Sperma gefunden. Oh Mann! Okay, ich bin ein gebrochener Mann. Es ist soweit. Du schaust wirklich etwas käsig um die Nase aus. Es ist okay, können wir weitermachen? Auch sonst hatte der Graf viel im Körper mit Drahtbügeln und Lumpenfüllung ausgebessert. Der Also ich bin eigentlich geneigt, dass ich meine Mute-Taste drücken sollte, wenn mein Kopf jetzt auf den Tisch aufknallt, aber ich lasse es jetzt einfach. Okay, du kannst weitermachen, ich liege jetzt am Tisch. Oh Gott. Der Autopsiebericht, und das ist jetzt wirklich ein Fakt, den ihr euch merken müsst, der Autopsiebericht bleibt aber, warum auch immer, erstmal unter Verschluss. Unter rechtlichen Gesichtspunkten hat Karls Fall 3 Aspekte. Grabschändung, eine etwaige psychische Störung. Etwaig? Und den tatsächlichen Raub der Leiche. Die Sache mit der Psyche ist schnell geklärt. 3 Ärzte untersuchen Karl am 10. Oktober 1940, um ihn kurze Zeit später als Borderline-Persönlichkeit, in mancherlei Hinsicht vielleicht etwas obsessiv. Also eigentlich Border ist es nicht mehr. In den meisten Belangen aber für vollkommen normal zu erklären. Aha. Erst recht ist er nicht wahnsinnig. Ja, er wird klar, für zurechnungsfähig befunden. Ja, deine Mutter ist zurechnungsfähig. Ich glaube, es ist halt so interessant, dass wirklich nur dieser eine Aspekt scheinbar an ihm so verrückt. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Also was der einzige Aspekt ist, dass ich Massenmörder bin. Also was ist doch, wenn ich komplett nuts bin in einer einzigen Sache, dann reicht es in meinem Book aus, ja. Ja gut, aber das ist ja interessant sozusagen, dass das ja wirklich nur diese eine Sache ist. Selbst bei einem Massenmörder finde ich es interessant, wenn du sagen würdest, der hat nicht Wahnvorstellungen und dies und das und jenes, sondern der denkt halt genau diese eine Sache. Und die führt dann dazu, dass du Leute töten musst. Okay, ich weiß, ich weiß einfach, wo das Problem ist. Ich bin kein Romantiker. Damit, das erklärt jetzt einiges. Es ist ja außerdem auch, um jetzt mal die Geschichte noch hier, wir sind auf der Zielgeraden, ne? Fast. Doch schon, wie schade. Es ist außerdem ja eine beachtliche wissenschaftliche Leistung, einen Körper über so lange Zeit in einem so ausgezeichneten, nennen wir es mal, Zustand zu erhalten. Mhm. Diese Seidenwachs-Maskentechnik war bis dato vollkommen unbekannt und führt dazu, dass Elena tatsächlich auch 9 Jahre nach ihrem Tod noch aussieht wie Elena. Während den Anhörungen ist Elena in der Leichenhalle von Key West aufgebahrt und wird in den kommenden, ich glaube es sind nur 3 Tage oder so, von ca. 7000 Menschen dort begafft. Noch bis ins Jahr... Warum dürfen die da alle rein? Noch voll pietätlos. Noch bis ins Jahr 2018 werden diejenigen, die seinerzeit als Kinder an den karnevalartigen Zurschaustellungen teilgenommen haben, davon erzählen. Also das ist echt, gerade, dass er nicht noch die Orgel dazu spielt. Das Ereignis. Sie war Mann. Sehr lebensecht, wird einer der Besucher zitiert. Das Haar hat auch gezuckt. Das Haar ist echt, aber der Rest war nichts anderes als Wachs, ein anderer. Noch einer erzählt, wie weich der Körper ist. Fast als würde man seinen eigenen Arm anfassen. Warum langt er da noch hin und krabbelt diese Überreste von dieser Frau? Die Presse feiert den ganzen Fall noch viel mehr, als plötzlich auch noch Karls Ehefrau auf der Bildfläche auftaucht. Mhm. Hallo! Hallo, ich bin's. Obwohl Ibims, ein Doris. obwohl sie aus Gründen, die ich euch auch nicht erklären kann, niemals als Zeuge vor Gericht geladen wird. Ja, die gute Frau hat, glaube ich, auch schon genügend durchgemacht. Schließlich berappen ein lokaler Gastronom und der Betreiber eines Camps für Touristen die $1,000 Kaution für Karl. Er ist also jetzt erstmal auf freiem Fuß, bis es dann am 11.11. zur Hauptverhandlung kommt. Ich habe gerade wegen das Gefühl, dass sie dann irgendwo aufgekauft wird, noch irgendwie, keine Ahnung, in irgendwas in Formaldehyd eingelegt und dann so zur Schau gestellt wird oder so. Was ist denn das für ein, also pietätloses Spektakel, dass sie da auch alle Leute hinlassen? Kommen Sie näher, begrapschen Sie sie. Das wäre sowas für ein kuriosen Testkabinett. Genau, die bärtige Lady und die verbleibende die Frau. Die was? Die Harpie? Ja, das letzte Einhorn, nicht gesehen? Kuriositäten? Aber ich habe tatsächlich auf Reddit habe ich die Tage gelesen, dass irgendwo in Portugal in einer Universität im Keller liegt wohl noch so ein Kopf in Form Aldehyd von einem, der mal für Massenmord gehängt wurde irgendwann im 19. Jahrhundert. Und der liegt da noch und der sieht echt noch halbwegs fresh aus. Ist Lenin auch verdammt gut erhalten noch irgendwie oder lange, lange gewesen, ja? Ich weiß nicht, aber ich glaube, du kannst schon Leute auch gut konservieren über lange Zeit, wenn es sein muss. Wenn du sie nicht immer wieder rausholst und Dinge tust. Mit Lenin hoffentlich nicht. Oh Gott. Da muss ich immer an die Resulca denken aus Quest for Glory. Also es ist ein Computerspiel, so ein Adventure. So ein altes. Klingt auf wie ein Porno, Quest for Glory. Nee, sollte eigentlich mal Hero Quest heißen, das Spiel. Und hieß auch die erste Version so. Und dann kam MB und hat gesagt, so Moment, wir haben hier ein Spiel namens Heroes Quest. Ihr benennt es jetzt gefälligst andersrum. Mhm. Jedenfalls, das Spiel spielt immer in so Märchenwelten. Und ein Resulca ist wohl wirklich so ein russisches Folklore-Ding, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass das so eine Frau ist, die irgendwie im Wasser wohnt. Und die kommt immer so zu gewissen Mondphasen raus, immer zu jungen Männern und versucht, die zu verführen und dann mitzunehmen. Mhm. Und du triffst eine solche eben und du erlöst sie dann irgendwie und dann sozusagen zerfällt die auch und du siehst eigentlich, dass sie die ganze Zeit nur so aus Fetzen nur noch bestand. Mhm. Ist das nicht dann sowas wie eine Sirene? Ja, so ein bisschen, aber sozusagen, dass die ganze Zeit schon untot ist. Okay. Und eigentlich nur so sozusagen, so sobald so der Bann gelöst ist, zerfällt die so zu ihren Bestandteilen. Die nur so tut, als wäre sie hübsch. Das passt eigentlich auch ganz gut hier. Ja. Ja, so ein bisschen ist es dann auch. Genau, also, deswegen. Auch in der Hauptverhandlung ist Nana die Einzige, die sich offen gegen Karl stellt. Für die Allgemeinheit ist er ein romantischer Spinner, ein genialer Wissenschaftler und, das darf man auch nicht vergessen, ein Mediziner, der unzähligen Menschen in Key West geholfen hat. Vermutlich schaut auch deshalb bei diesem Sexting keiner allzu genau hin. Einer der Ärzte, die Leiche untersuchen, wird erst 20 Jahre nach Karls Tod öffentlich sich zur Sachlage äußern. Wow! Und so kommt es schlussendlich auch, dass der Staatsanwalt kurz darauf wie folgt zitiert wird. Ich kann kein Gesetz finden, nach dem ich Van Kosel anklagen könnte, das nicht bereits von der Verjährungsfrist betroffen ist. Aber, also, warum sagst du sowas als Arzt nicht? Ist es so ein, vier unter Ärzten halten zusammen oder ich habe da eh keine Chance oder ich mache mich zum Affen oder? Also, das kann jetzt keiner mehr rekonstruieren, warum das so war in der Zeit, aber ich könnte mir vorstellen, dass unter diesem großen öffentlichen Druck einfach keiner dann so ein Fass aufmachen wollte. Der Buhmann sein wollte und die Romantik. Der hat, bestimmt natürlich. Unterm Strich hat er eigentlich keinem wirklich Schaden zugefügt, jetzt mal so keinem Lebenden zumindest. Also vom psychischen Er ist keine Gefahr für die Allgemeinheit, er hat niemanden umgebracht, er ist eigentlich ja ein vielleicht leicht wahnsinniger Wissenschaftler, aber doch auch ein hilfreicher Mediziner, so, er hat im Krankenhaus den Leuten geholfen. Ich könnte mir vorstellen, dass keiner der Ärzte, die da die Autopsie durchgeführt haben, sich vor Gericht hinstellen wollte und der sein wollte, der sagt, so, das ist hier der große Nekrophile. Meine Theorie, keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube immer noch nicht, dass der wirklich Nekrophil ist. Das kann man wahrscheinlich auch nicht so klassifizieren. Ja. Also, ja, jedenfalls ist er jetzt frei. Also Fakt ist, wenn man gewollt hätte, hätte man ihn locker ins Gefängnis stecken können. Ja. Stattdessen wird viel unter den Richtertisch gekehrt und Karl wird nach Hause geschickt. Und dann verliebt er sich in seine Anwältin und verbringt den Rest seines Lebens mit ihr. Einfach so. Nee, aber Karl wird den Körper seiner Frau zurück. Genau, ich wollte gerade fragen. Und Nana will, dass seiner Frau. Seiner Frau. Und Nana will, dass Elena an einem geheimen Ort begraben wird. Mhm. Und die setzt sich an der Stelle tatsächlich auch durch. Ja, das finde ich auch ganz gut, ehrlich gesagt. Nur der Sheriff, der Bestatter und ein Friedhofsgräber kennen den geheimen Ort, an dem sie beigesetzt ist. Und das ist bei ihm im Garten. Und die schwören, den niemals zu verraten. Und die Bestattung erfolgt wie in einem Krimi. Also Elena wird zerteilt, damit sie in einen Würfel mit 45 cm Kantenlänge besser versteckt werden kann und dann heimlich nachts verbuddelt. Das klingt auch irgendwie nicht richtig, aber gut. Das kleinere Übel. Ja, immerhin hat sie jetzt ihre Ruhe in ihrer Minikiste zerstückelt. Ende 1940 ist Karl dann zwar in Freiheit, aber insgesamt ziemlich geknickt. Er kann die Vorwürfe, die vor Gericht gegen ihn vorgebracht wurden, nicht so recht verstehen. Er hat ja aus reiner Liebe gehandelt. Und jetzt hat er auch noch seine Elena verloren. Immerhin halten ihn aber die nicht abreisen wollenden Besucherströme ganz gut beschäftigt. Die Leute kommen. Und wahrscheinlich auch finanziell ganz interessant, dass er jetzt plötzlich ein paar Dollare wieder hat. Die Leute kommen aus dem ganzen Land herbei und nehmen gerne auch Souvenirs, Stücke von Elenas Klamotten, Schrauben aus Karls Labor und Teile seiner Orgel mit. Schnell. Von einfach Schrauben, irgendwann bricht einfach das Haus zusammen, weil alles verschraubt war. Er lässt weibliche Fans an seiner Orgel spielen. Ah. Was denn? Die ganze Zeit beschwert er sich über Geschmacklosigkeiten. Ja. Ja. Und dann kommt und dann haut er die größte Geschmacklosigkeit selbst raus. Und dann kommt er mit einer Orgelpfeifen-Analogie. So geht's nicht. Schnell ergibt sich daraus ein lukratives Geschäft. Karl gibt Führungen, schreibt Zeitungsartikel, verkauft kleine Bilder und Plastiken der Todesmasken. Irgendwann wird ihm der Trubel aber zu viel. Am 14. April 1941 zieht er sich zurück nach Zephyr Hills zu seiner Schwester, wo er seine Memoiren zu schreiben beginnt. Halt, eins erledigt er vorher noch. Er platziert einen selbstgebauten Sprengsatz mit 24-Stunden-Timer in Elenas Mausoleum. Was? Mich wundert nichts mehr. Warum? Ja, weil. Das macht man halt so. Und das ist halt der ultimative Trennungsschlussstrich. Ja, vielleicht einfach. Spreng ich halt mal das Mausoleum. Vielleicht ein Schlussstrich. Wo sie eh nicht mehr liegt. Wie auch immer. Ja gut, ich meine, du wirst ja auch die Platten deiner Ex raus aus der Wohnung haben. Aber so viel, Moment, aber ich habe doch vorhin noch gefragt, ob das Mausoleum noch steht. Ja, das heißt, es hat nicht geklappt oder hat es nicht komplett zerstört? Also ich wollte dir vorhin natürlich jetzt nicht spoilern, was am Ende passiert, aber tatsächlich hat es nicht, das ist nicht du komplett. Du hast ihn belogen? Nein, das ist nicht komplett eingestürzt und ich glaube, und da kann ich mich aber auch täuschen, aber ich glaube, dass die Reste schon noch stehen oder dass es auch teilweise wieder aufgebaut wurde, aber es hat Teile davon schwer beschädigt. Offiziell waren es Vandalen, aber auch hier, die Sache wird nie so ganz aufgeklärt oder überhaupt erstmal richtig verfolgt. So, sie sind froh, dass Karl, glaube ich, weg ist. Der Staatsanwalt hatte keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und es ist ja auch explodiert, nachdem er die Stadt verlassen hat. Also er legt den Sprengsatz und fährt weg. Und als er hochgeht, ist er schon längst weg. Und es wird auch kein Timer gefunden. Weil komischerweise, der vielleicht explodiert ist. Weil der vielleicht explodiert ist. Aber keiner will eigentlich genau wissen, was da passiert ist. Jetzt ist in Zephyr Hills die Situation aber auch nicht so richtig entspannt, denn da wohnt ja auch Karls wirkliche Frau und deshalb kennt auch jeder im Ort die Geschichte und Karl ist es auch nicht gewohnt, in einem Haus mit lebenden Menschen zu wohnen. Und die meiste Zeit hockt er deshalb in seinem flügellosen Flugzeug, das er zusammen mit nur 3 Wagenladungen diesmal an den wichtigsten Dingen, die er so hat, mitgebracht hat und da hockt er nun. Vor allem, ich stelle mir nur so vor, dass er zurück zu seiner Ehefrau geht. Und dann so Vorwürfe machst, du bist immer so kalt zu mir, du sitzt da wie tot, das finde ich nicht in Ordnung. Meine erste Ehefrau hat nie gesagt, dass ich den Rasen mähen soll. Zweite. Stimmt, das war die zweite. Sie ist ja seine erste. Ja, und die dritte. Nein, er ist ja nicht bei seiner Frau, er ist bei seiner Schwester. Ja. Ich sag nur, wenn er jetzt zu ihr zurückkehren würde. Als dann der Krieg in Europa zunehmend Fahrt aufnimmt, also wir sind jetzt schon beim nächsten Krieg, werden in den USA alle Deutschen unter besondere Beobachtung gestellt. Aus Karl wird die Obrigkeit aber nicht so recht schlau. Sicherheitshalber ordnet man deshalb an, dass die absurd großen Räder von seinem Fluggerät abgeschraubt werden, damit er auch ja nicht abheben könne. Also das Ding hat immer noch keine Flügel. Vor allem, nee, was ich mich frage, so, und dann, das war so der Clou der ganzen Zeit, und jetzt ohne diese Riesenräder geht's plötzlich. Ja, wie gesagt, die wussten einfach mit dem Typen nichts anzufangen und dachten, sie müssen irgendwas tun. Und das war so das Plausibelste, was ihnen eingefallen ist. Sehr gut. Also die meiste Zeit hockt Karl jetzt in dem dann vielleicht etwas schepps stehenden Flugzeug in den Pilotensitz gekauert und schreibt an seinen Memoiren. Und Flügel braucht es immer noch nicht. Schreibt in dem Flugzeug seine Memoiren. Das ist auch ganz schön unbequem. Ja, in so einem Pilotensitz so. Irgendwann steht dann plötzlich seine Frau Doris vor der Tür und überredet ihn, mit zum Grab seiner Tochter zu kommen. Und jetzt, wo er Zeit hat und ihm auch sonst ja so ein bisschen die Lebensmittel fehlen, bringt ihn das dazu, auch ihr ein kleines Monumentchen zu richten, ganz ähnlich dem von Elena. Okay, aber die holt er jetzt bitte nicht raus und macht Dinge mit ihr. Nein, natürlich nicht. Wo denkst du hin, ey? Das ist doch kein Wahnsinniger. Ja, dann. Etwas später fängt er noch mit dem Malen an, aber das ist jetzt auch wirklich nicht mehr der Rede wert. 1944 das ist die Origin-Story von Bob Ross. Oh Gott. 1944 zieht er nochmal in seine eigene Bleibe um, wo er dann aus dem Sarg, einer Totenmaske, Bildern und anderem Krimskrams einen Elena-Gedenkschrein errichtet. Etwas, was ihm seine Schwester in ihrem Haus verboten hatte. Komisch. Im Jahr 1947, Karl ist mittlerweile mal wieder total abgebrannt, trifft er sich wöchentlich mit seiner Ehefrau auf immer derselben Parkbank. Ich möchte nur einen Hinweis gleich geben an die Hörerinnen und Hörer. Falls eure Partnerin, eure Partner irgendein nerviges Hobby habt, wo ihr denkt, ey, muss die jetzt unbedingt Schlagzeug spielen, es nervt echt. Überlegt, welche Alternativen es auf dieser Welt gibt. Dominik nickt zustimmen. Also was ihr noch so für Hobbys haben könnt. True that. Also, er trifft sich jetzt, was ich total süß finde, ja, mit seiner Ehefrau. Ja. Jede Woche auf derselben Parkbank. Sie quatschen dann ein bisschen. Forrest Gump-mäßig. Quatschen dann ein bisschen über dies und das. Und dann steckt sie ihm $2,500 zu. Also, sie hat ein Einkommen von $15 die Woche. Also, $2,500 ist schon ein ordentlicher Batzen. Und allein diese Großzügigkeit und Warmherzigkeit retten ihn in dieser Zeit vor dem Hungertod. Oh. Also, er ist wirklich komplett abgebrannt jetzt. Das Leben ist wie ein Sarg voller Elnas. Man weiß nie, was man bekommt. 1950 erhält er dann auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und im Juli 1952 stirbt Karl. Seine Leiche wird in seiner Wohnung neben dem Sarg seiner geliebten Elena gefunden, mit einer Totenmaske von ihr in den Händen. Er wird direkt neben seiner Tochter begraben. Im Jahr 1977 folgt ihm auch noch seine Ehefrau. Happy End, oder? Oh. Zusammen, ich bin schon lange gestorben. Zusammen hat ihn dann jemand ausgegraben? Aus Prinzip. Nein. Es gibt dann noch, das können wir mal dann, glaube ich, noch in die Links schmeißen. Das müssen wir jetzt nicht mehr irgendwie alles durchgehen. Wir können auch einfach niemals mehr darüber reden. Es gibt noch wahnsinnig viele Bands und Musiker, die irgendwie das verarbeitet haben. Ja, glaube ich. The Grateful Dead. Subway to Sally zum Beispiel mit dem Stück Schwarze Seide. Oder auch Ben Harrison hat, glaube ich, irgendwie ein Musikstück oder ein Musiker sogar irgendwie drüber geschrieben, bevor er das Buch geschrieben hat. Ah. Hat er da sich als Musiker damit beschäftigt. Und das als letztes noch geil finde ich, die Story hat es auch zu heftig.co geschafft. Und da möchte ich euch jetzt noch die Headline vorlesen und dann. Was ist heftig.co? Kennst du nicht diese, das sind diese Clickbait, so eine Clickbait-Seite, die wurde auf Facebook irgendwie. Du glaubst ganz, nicht, ganz die 10 Dinge da, die bla bla. So in der Richtung halt irgendeinen wirren Fakt aus einer Geschichte rausgenommen. Und ich frage mich, welchen wirren Fakt man aus dieser Geschichte rausziehen könnte. Auf Facebook gepostet, nur damit die Leute auf die Seite kommen. Also soll ich euch die Hände noch, wollt ihr das, steht ihr das noch durch? Das ist eine rhetorische Frage und du weißt es. 7 Jahre lag sie regungslos im Bett des alten Mannes. Als ihre Schwester sie besuchte, rennt sie schreiend davon. Finde ich super. Rennt sie schreiend davon, weil man halt dann, ach, vergiss. Denkt einfach selber drüber nach. Nein, will ich nicht. Kannst mich nicht aufhalten. Soll ich noch fragen, was wir heute gelernt haben, oder? Also, wie gesagt, ich würde gern einfach nie wieder darüber sprechen. Das stimmt mir jetzt sehr traurig. Ich dachte jetzt wirklich, das ist eine sehr schöne romantische Liebesgeschichte. Ja, ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß und ich habe auch ganz viel für Romantik. Du bist echt fleisch um die Nase, Dominik. Du tust mir echt leid. Nein, das ist alles in Ordnung. Nee, vielen Dank. Das war mega schön. Danke. Uns das mit uns begleitet habt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal sagen der Jürgen und der im Arsche Dominik und Philipp. Macht's gut und küsst eure Liebsten, eure Liebste mal wieder, solange sie noch unter uns weilen. Ciao! Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Geht's dir echt? Nein, okay, Dominik. Alles gut. Echt mega käsig. Ekelerregend. Echt. Also, was ich aber noch sagen wollte, ne? Also, ich habe seine Memoiren gelesen, so als erstes von der Geschichte. Und er ist wirklich, nach dem, was er schreibt, ein wahnsinniger Romantiker. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass er einfach ein widerlicher Nekrophiler ist und am Ende einfach, als er dann alles hinter sich hatte, die Story anders strickt, versucht hat, diese ganze Chose auf irgendeine Art und Weise zu rechtfertigen. Ja, und, die ganze Chose? Hat er dann vergleichsweise gut gemacht. Ja, ja doch, super, voll überzeugend. Oh Mann. Ja, also ich würde jetzt gar nicht, bin ich mir nicht so sicher mit der Nekrophilie. Also ich glaube tatsächlich eher, dass da einfach noch viel mehr einfach im Hirn, also dass da einfach irgendwo was falsch verdraht ist im Hirn. Das findest du, ja. Ja, ja. Sollen wir das Ganze nochmal auf einer psychologischen Ebene nochmal neu aufrollen? Ja, weil das Interessante ist ja tatsächlich, dass er auch die erste Frau hatte. Also das war ja nicht, dass er sagt irgendwie, dass er immer schon von Toten angezogen war. Er war ja Heiratsmaterial. Naja, ich meine, der war ja auch jahrelang verheiratet und hat Kinder gezeugt und so. Also, ich habe ja echt darauf gewartet, dass am Schluss er einfach mit irgendjemandem noch zusammenkommt, die halt ein mega Fangirl ist von der ganzen Story. Wo dann die Maden in ihr Leben ist. Das ist widerwärtig. Die Maden im Speck. Das ekelerregend, echt. Ich habe aber echt, also das ging jetzt so gemein, aber ich hätte echt irgendwann gedacht, dass er dann irgendwann, wenn sie dann halt wirklich einfach nur noch, also keine Form mehr hat, die trotzdem irgendwo noch mit hinnimmt. Dann halt in dem Gefäß. Nee, komm Schatz, wir gehen heute mal ins Kino. Oder zum Minigolf. Oh Gott. Komm, wir schwimmen ein bisschen im Meer. Oh, jetzt reicht's. Schluss jetzt.